Und Tokotronic, 22:01 Uhr. Manchmal wäre ich doch ein Herrn in Seattle. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Dann habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Mit Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht. Und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen. Und dann kommt die Zürcher, dann nicht erschienen. Ab auf, du deutsches Land, ab auf, du deutsches Land. Sich das Deutschland eine Ruhe, eine Drehung auf uns zu, Hühne kaum zu schlafen. Alle Kreaturen gleich kommen dich zu schlafen. Beispiel 23, Sätze mit und ohne Nasalierung. Mein neuer Name, meine neue Meinung. Mein neuer Name, meine neue Meinung. Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Reich. Irgendwie muss man anfangen. Das war aber ja kein richtiger Anfang. Das war nochmal ein nachgereichter Tribute to German, to New Germany. Der richtige Anfang, der kommt gleich. Der wurde mir in einem Brief vorgeschlagen. Das ist eine gute Gelegenheit, mich für die zahllosen Briefe, ja, bedanken. Wäre übertrieben, weil mein Chef Helmut Lehnert hat dann in dieser Sendung gesagt, Kuttner beantwortet alle Briefe. Das hat mir dann so eine Art doch Sehnenscheidenentzündung. Ich habe versucht, alle Briefe zu beantworten. Ihr habt sicher ein paar Irrläufer. Ich muss mich bei den Leuten entschuldigen, die möglicherweise keinen Brief gekriegt haben. Ich habe eigentlich allen geschrieben. Vielleicht ist irgendein Brief runtergefallen. Ein paar Briefe sind zurückgekommen. Da konnte ich dann auch nichts machen. Vielen Dank als Erstes. Wir werden ja gleich Gelegenheit haben, noch ein bisschen so zur Sache zu reden. So eine erste Sendung hat schon doch noch ein bisschen aufgeregt. Die Kollegen haben alle gesagt, Kuttner, bist du so? Ich habe immer gesagt, nee, ich bin überhaupt gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich natürlich. Also, jetzt kommen wir zum richtigen Anfang. Denn ja, unter diesen Briefen, also eigentlich 95% haben mich doch sehr berührt und nachdenklich gemacht und waren sehr interessant. Und vielleicht kriegen wir nachher noch ein paar schöne Gespräche hin. Und das war so ein Brief, der war echt so eine, der hat natürlich auf meine Vorliebe für Jimi Hendrix appliziert. Der endete dann mit den Worten: Hey Kuttner, ist doch längst nicht Zeit, Angel zu spielen, solange noch so viel Voodoo Child in dir drin ist. Und da wusste ich, Voodoo Child, das wird die erste Nummer, wenn es weitergeht und hier ist. Oh, Jimmy Selig. Wenn es was gibt, was mich wirklich gruselt an der heutigen Sendung, das ist nicht das Thema und nicht, dass es die erste Sendung ist und dass es irgendwie Gespräche eben, aber wenn mich wirklich was gruselt, dann ist es die Gewissheit, dass wirklich alle zuhören. Ich hatte 10 Wochen lang Gelegenheit, mich mit 100.000 Leuten zu unterhalten und dann gesagt, hey, wann ist denn jetzt die erste Sendung? Aha, am Dienstag. Na, die höre ich mir an. Das macht natürlich einen super Spaß, dann hier Sprechung zu machen und zu wissen, da sitzen 10.000 junge Menschen mit einem Zeugnisheftchen auf den Knien, um dann nachher Zensuren zu verteilen. Ich bin gespannt, wie morgen die Zensuren ausfallen werden. I'll do my very best, wie das immer heißt, im Dinner-Vorwand. Das ist es ja jetzt im Moment hoch. Ich muss gerade mal sagen, zu den letzten 10 Wochen, das war schon eine ziemlich komische Zeit für mich. Also, man tritt ein, erzählt so eine Geschichte, die in gewisser Weise sehr viel mit einem zu tun hat, die in anderer Art und Weise, wo man auch nicht begreift, warum sie denn so sehr mit einem zu tun hat und einen möglicherweise so grundsätzlich in Frage stellen kann, die Fragen stellen andere und die Leute, die Fragen stellen, die haben natürlich das Recht dazu, Fragen zu stellen und mit den Antworten hat die Klobik, was jedenfalls meine Erfahrung mit den Gesprächen betrifft, doch immer ganz gut geklappt, aber das Komische ist, wie sehr das auf einmal umkippt. Man sitzt da jetzt am Zeitungskiosk und sieht, zack, irgend so ein Wurstblatt titelt mit Seite 1 und der besoffene Jugendliche kann nur kotzen, weil er auf Seite 2 rutscht und dann wird aus so einer ernsten Geschichte, die eigentlich eine ernsthafte Diskussion sein könnte oder sein müsste, wird auf immer eine Promotion-Kampagne, wo man nach 10 Wochen sagt, guck mal, wenn du jetzt eine Werbeagentur hättest und wenn du jetzt versucht hättest, sagen wir mal, deinen Namen so zack, zack, darin zu bringen, wie viel Geld hätte das gekostet? Hat mindestens 100.000 Mark gekostet und was hat man geleistet? 5 Buchstaben hat man da hingelegt. Und was wird einem in so einer Situation, klar, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber was ich in den Briefen gelesen habe, auch wirklich ein, ob das euch auch so geht, ist, dass es irgendwie eine ziemlich kranke, eine ziemlich perverse Diskussion ist und dass da irgendwas greift, was das habe ich neulich in so einem Buch von Thorst Teveleit gelesen, was man wirklich, glaube ich, nicht anders bezeichnen kann als Vergangenheitsvernichtung. 1989 war ja nicht nur so Zusammenbruch des Ostblocks und irgendwie eine historische Zäsur im 20. Jahrhundert, das war meines Erachtens auch kein Schnitt durch die Nabelschnur, das war ein Schnitt durch die Wirbelsäule. Ich denke, dass man jetzt irgendwie 100.000 mentalen Rollstuhlfahrern begegnet, hat genau damit zu tun, der Vorteil zu einer tatsächlichen Querschnittslähmung ist, glaube ich, der, dass es nicht unmittelbar irreparabel ist, sondern dass man da, glaube ich, schon wieder gehen lernen kann. Ich werde es heute versuchen, ich denke, wir sollten es gemeinsam versuchen. Darum habe ich mir gedacht, man muss schon ein Thema machen. Ich habe nicht vor, mich hier in den Beichtstuhl zu setzen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und die Beichten werden nicht glaubwürdig, wenn man sie irgendwie 10 Mal macht, dann werden sie wirklich nur noch idiotisch. Sondern denke, wir sollten heute einfach genau versuchen, das zu kitten, wo die zwei Enden der Wirbelsäule da aufeinanderstoßen und keinen Kontakt miteinander haben und versuchen, über früher zu reden. Es gibt einen wunderbaren Song von Blumenfeld, der eigentlich, was die Titelzeile betrifft, gecovert ist von Alexander Kluge. Das ist ein wunderbares Buch. Und dieses Buch heißt Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Und meint, dass diese Gegenwart, in der er ist übrigens von 89 geschrieben, ist ein weitsichtiger Mensch, dieser Alexander Kluge, meint, dass wir in einer Zeit leben, die massenhaft, das ist glaube ich jedem klar, Zukunft vernichtet, auf Frist zerstört. Und, was nicht weniger schlimm ist, auch Vergangenheit. Und darum denke ich, sollten wir versuchen, einfach über früher zu reden. Was ist euer Früher? Wo hebt ihr euer Früher auf? Wie geht ihr damit um? Gibt es da immer noch Verbindungen dahin? Kann man damit noch was anfangen nach so einer historischen Zäsur? Oder sind die einzelnen Orte, in denen früher noch stattfindet, nur das Fotoalbum und die Gaukbehörde? Wenn man jetzt überlegt, wo gibt es denn in der Öffentlichkeit Leute, die sich tatsächlich noch an ihre Vergangenheit erinnern, dann landet man auf immer bei ganz komischen Leuten. Nämlich eigentlich bei Typen, die im Grunde an so einem bestimmten Punkt eine gewisse Sicherheit erreicht haben. Zum Beispiel hatte ich neulich ein wunderbares Interview mit Harald Junke, da habe ich sehr erstaunt, in der Wochenpost gelesen. Und da sitzt er und sagt, er hat manchmal das Gefühl, damals der Einzige in HJ gewesen zu sein. Es waren zwar noch ein paar andere dabei, aber er kennt keinen, der dabei war. Und dann ist mir jetzt auf der Suche nach der Musik noch eine Frau aufgefallen, die bei der das auch funktioniert. Das hat auch mit dem Dritten Reich zu tun. Und das ist eigentlich, man kann ja anders sagen, ist eigentlich eine ekelhafte Nazi-Klunte, ist gleichzeitig eine große Künstlerin. Und Kunst kann, glaube ich, manchmal schon ein bisschen vor Ideologie retten. Das hier, was wir jetzt hören, ist Kunst, ist Wahrheit und ist gleichzeitig ekelhaft verlogen. Aber das kann man durch den Neurotin hören, selber rauskriegen und abschneiden. Zavalli Anna. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Das sind jetzt die Arschlöcher, die da klatschen. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Ich hab viel erlebt und hab nichts bereut. Das Glück hat ja leider nur selten Zeit für uns Frauen mit Vergangenheit. Oft träumt man von Idealen, folgt dem wilden Herzensdrang. Und dann muss man dafür zahlen, zahlen all sein Leben lang. Freiwillig wird man für jedermann, ohne Pardon. Und was dann folgt, verfolgt uns dann bis zur Endstation. Dann stürzt man sich im Fieber ins Leben kopfüber und geht es bald rund und drüber. Man glaubt an das große Glück, dann kommt die Enttäuschung, dann kommt das Leid, das man erhofft, stirbt über Nacht. Glauben Sie mir doch, denn ich weiß Bescheid, ich hab's ja gemacht. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit, mit Vergangenheit in bewegter Zeit. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit, voll moralischer Unbefangenheit. Hab nur nach Ekstasen getrachtet, ganz egal, was daraus wird. Ich hab die Gesellschaft verachtet und hab den Skandal provoziert. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Ich hab viel erlebt und hab nichts bereut. Ja, da ist aber ein bisschen arg ins Jammern gekommen, die Frau Leander. Man muss vielleicht, weil ich das mit den Arschlöchern gesagt habe, vielleicht einfach nochmal erklären, diese Aufnahme entstand zu ihrem 60. Geburtstag. Das war ungefähr ein Vierteljahr, bevor Rudi Dutschke vom Fahrrad geschossen wurde. Das sind so seltsame Zusammenhänge und es ist schwer vorstellbar, dass Ulrike Meinhof da mit den Füßen getrampelt hat im Konzertsaal. Aber das sind schon Sachen, die man, denke ich, zusammenkriegen sollte und da helfen so dann die ganz einfachen Hin- und Her-Zuweisungen wahrscheinlich auch nicht. Also das Thema heute ausgegebene Anlass, das ist nach längerer Pause, die da täuscht der Trailer ein bisschen nicht allein im Armbruch geschuldet ist. Jetzt bin noch ein bisschen unkonzentriert. Sonst habe ich ja doch immer den Ehrgeiz, die Sätze zu Ende kriege. Kriege ich jetzt nicht zu Ende. Ich sage ja einfach mal die Telefonnummer durch oder lasse durch sein. Mensch, haben die jetzt den, das ist ja auch immer noch extrem sympathisch, Dagobert Funke, haben sie den jetzt nun eigentlich, haben sie den jetzt schon verknackt oder nicht? Jedenfalls lassen wir mal durch die Zustände bewaffneten Organe hier die Telefonnummer anklagen. Würden Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben? Oder sonst die Sachen, die Hinweise geben können? Musik nochmal unterbrechen, die hört sich ganz anders an, als ich das noch beim letzten Mal gespielt habe. Aber wir spielen es irgendwie nochmal. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Tja, hier ist also Wachtmeister Kuttner. Wir können dann, glaube ich, relativ gleich los telefonieren. Das Thema ist Vergangenheitsvernichtung. Das Thema ist früher und vor allen Dingen, was kann man mit diesem Scheiß früher überhaupt noch anfangen? Oder vielleicht ist es ja kein Scheiß früher oder vielleicht ist es ja völlig selbstverständlich, was man damit anfangen kann. Hallo, wer bist denn du? Ja, moin moin, Herr Kuttner. Moin moin moin moin. Zu Hause. Jetzt. Ja, zu Hause, Süd. Jens aus Pankow. Pankow. Ja, der berühmte russische General, ne? Nachdem ganze Stadtteile im Osten damals Panzergeneral genannt wurden. Ja, ja. Ja, der andere ist Treptow, wa? Ja, ja, der alte Flieger. Ja, das ist der Quatsch, aber ist auch egal, das ist ein anderes Thema. Quatsch, komm, lass, jetzt stell dir nicht meine militärgeschichtlichen Kenntnisse in Frage, im Zweifel. Wollen wir über Frühjahr reden oder über Frühjahr? Nicht über Frühjahr, über die Knospen springen alleine, wir müssen über Frühjahr reden. Ja. Wie alt bist du? Früher. Ja, früher warst du immer, das ist schon klar. 27. 27? Ach, da hast du ja doch schon ein bisschen früher aufzuweisen, oder? Wann fängt man bei dir früher an? Früher fängt das ja an. Also gibt ja gestern und vorgestern und vor kurzer Zeit. Und vor einer Weile. Da fängt früher an? Und wann dann hört früher bei dir auf und wann fängt quasi heute an oder Gegenwart? 89. Ist eine wirkliche Zäsur. Ja. Kam mir vor, wieso, dass wir jetzt so, dann nur mal nachdenken, so, ob ich irgendjemand irgendwie steht man da und denkt sich, hallo, stopp mal. Und man wundert sich nur die ganze Zeit. Ist nicht unbedingt unangenehmer Zustand, aber man wundert sich dauernd, weil andere ist so weit weg, dass man auf dem Mond steht und zurückguckt und denkt sich, oh ja, ziemlich blöd, aber gar nicht so schlecht. Manche sagen, aber irgendwie nicht fremd. Ja. Und man erinnert sich auch nicht. Also, da bist du also, du erinnerst dich auch nicht mehr. Ich erinnere mich schon, aber ja. Ich bin nicht mal gut sein, ja. Gibt es denn so Bilder oder konkrete Erinnerungen oder Situationen, die dir besonders fremdartig vorkommen, was diese früher betrifft? So aller Arten so. Ja. Moralischer Appell und Schuldirektor, wenn irgendjemand mal ein Brot in den Tierkopf geschmissen hat, der gefunden hat, einiges nicht. Dann so als Dummy sammeln kann, Warnappell, aber ich so vielleicht zivil und dann wurde so ein großer moralischer Vortrag erhalten. So, was ist das? Also, das ist halt überhaupt nicht mehr möglich. So. Ich habe ein Thema, hoffe ich doch mal irgendwas. Und das ist nicht unmöglich heute. Ne? Erstens ist es ein Appell gibt und zweitens so ein moralischer Appell, der wäre natürlich ein Thema. Ne? Aber es ist so eine völlig verrückte Vorstellung, falls sich irgendjemand darum kümmern sollte. Ja, sag mal, ist das ein Unterschied für dich, wenn du, sagen wir mal, so einen Fahnenappell jetzt selber erinnerst und wenn du so eine Sache, sagen wir mal, im Fernsehen siehst? Gibt ja also immer so massenhaft jetzt auch immer so, wie früher war oder wie die DDR wirklich war und dann sieht man ja so Fahnenappelle. Ja, weil die Innenfilme sind die früher gedreht wurden, jetzt nochmal gezeigt werden, auf MDR oder ORF oder so, ne? Das ist dann eher rein nostalgisch, sagen wir so. Man guckt es an und denkt sich, mein Gott, war alles ziemlich merkwürdig. Hat so einen Touch von Montagabendfilm, wa? Ja, aber es ist irgendwie, weil man beinahe drin ist. Also ja. Im Prinzip war es so, oder man hat die Filme damals gesehen und erinnert sich daran, wie man die halt gesehen hat. Also das ganze Lust hier irgendwie, also Lust in Anführungsstrichen, überhaupt nicht gefallen ist. Dann gibt es auch die Filme, die so tun, als ob. Und die sind in der Regel peinlich. Also man sieht genau, da hat irgendjemand die Beute an die Konten, entweder war es ein Festregisseur oder irgendjemand, der nicht selbst dabei war, aber gute Absicht oder so, ne? Stichwort Margarete von Trotter oder so. Nicht trifft, dann wird es eigentlich in der Regel für diejenigen, die dabei gewesen sind, peinlich. Und peinlich außerdem, wenn man sich vorstellt, dass irgendjemand, der nicht dabei war, das sieht und denkt, oh, wir waren nicht, ne? Dabei wurden sie ziemlich schizophren. Also ziemlich, ich sag mal, ziemlich schizophrene Aktionen, wenn man das zuguckt. Und sich selbst dabei noch erinnert. Aber, ne? Also ich komme ja irgendwie sofort um zum Wattebausch zu gucken. trat mit Leuten zusammen, also wir sind hier im Anhalt oben, den ist erfahren, aber ganz schwer zu erklären wahrscheinlich. Ja, zum Teil schon, aber die können damit noch nicht anfangen. Das ist eine Gruselvorstellung, jetzt, wenn wir heute zurückgucken, irgendwie Dritte Reich oder so, oder selbst noch 68, Uri Dutschke, ne? Das war aus einer historischen Perspektive heraus, wo man denkt, ach, interessant, aber das klingt dann eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Und ich wundere mich, wenn wir selber so, ich meine, wenn das war ziemlich bewegt, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir in diesem Maße, also innerlich so, wundere mich bloß, dass ich damals nicht so bewegt war. Weil heute sind verdammt nochmal schon 5 Jahre vergangen, man hat eine Menge gemacht, eine Menge erlebt und doch ziemlich angepasst. Ist unheimlich cool geworden. Ja, man tut zumindest so, ne? Ja. Ist auch angesagt und bringt auch gute Punkte. Ja, man ist präsentiert. Und bleibt da so ein, oder bleibt so ein Rest, oder? Man bleibt, man sagt, man kommt mal her, ne? Ja. Man bleibt halt. Nee, ich meine, wenn du jetzt sagst, man ist so angepasst und steckt es weg und ist cool oder sowas, da gibt es dann doch mal so einen Punkt, wo man weiß, also eigentlich ist man es nicht unbedingt, ne? Oder? Man war ja schon mal äußerst cool. Erstens, weil man früher damals vor der Wende, wenn ich dumm oder naiv war, ne, da können wir weder selber Urkunde unterschreiben. Und dann war man ziemlich uncool in der Wendezeit. Und bleibt also eine offene Wunde. Ne? Man weiß genau, das war mal so und so. Es wird nie wieder anders sein, was man jetzt tut. Und man wird im Prinzip immer, eigentlich spielt man hier ein Spiel. Manchmal so angenehm, ne? Aber ein Spiel. Und jetzt muss ich noch diesen Satz nochmal zitieren hier von Frank Hansdorf. Irgendein Interview, jetzt nachhinein dieses junge Weltinterview, da sagt er irgendwann mal, naja, im Prinzip ist doch klar, dass wir hier alle bloß manipulierbar sind. Ne? Also halt manipulierbare Massen sind. So ein schöner, zynischer Satz, ne? Was? Oder der Typ, der das da schrieb, so bewertete, sagt irgendwie, naja, nur als Ossi kann man wahrscheinlich so ein Zyniker sein, ne? Und irgendwie die ganze zynische Wahrheit irgendwie so erkennen. Alle anderen haben doch irgendwie noch ein bisschen Illusionen. Ich glaube ja nicht unbedingt, dass Kastorf ein Zyniker ist. Ich glaube nicht, dass ich ein Zyniker bin. Aber eine nette Erfahrung durch diese 89 ist ja, dass man doch einfach ein distanziertes Verhältnis zu dieser ganzen Geschichte hat, oder? Haben sollte es zumindest. Also sowohl zu der früher wie auch zu der heute. Meine Mann ist verdammt desillusioniert in der Beziehung, dass man weiß, man kann sich viel vormachen oder vormachen lassen. Was ich dann auf ziemlich brutale Art und Weise irgendwann mal als eine große Illusion, die nicht gar eine Fälschung herausstellt. Ja, das Schöne ist, beim ersten Mal hatten sie es noch einfach, beim zweiten Mal müssen sie unheimlich viel Mühe geben, oder? Um einem noch was vorzunehmen. Ja, Mühe geben schon. Ich meine, das ist so wieder, wie Katze. Ja, die Leute wollen dass sie eine Illusion haben und was vorher auch nicht kriegen oder irgendwas glauben, nicht eine Klebenheit, so läuft es nun mal. Und da braucht sich was zu viel anstrengen. Bloß, ich sag mal, die Leute, die damals so eine Riesen, ja, Schüttung, das ist sehr pathetisch, aber irgendwie so eine Art, sowas miterlebt haben. Misstrauen. Ja, aber das ist immer so, wenn man irgendwo ja tief drin ist. Hoffe ich mal. Doch irgendwie bei einem Zynismus irgendwo ziemlich hier drin sein sollte. Meinst du, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein Wert, den man hat? Kommen wir doch. Für mich ist es doch alle Fälle hier. Nancy, danke erstmal für deinen Anruf. Ja, weil gleich. Muss man aber ja nicht mal mit dem Sprechen, weil alles ist so. Gut. Nö. Tschüss. Ja, danke schön. Hör noch ein bisschen zu. Dann sind wir jetzt im Grunde eigentlich schon fast in der Situation, Nachrichten zu machen. Jetzt kommt der Kollege, der die Nachrichten lesen will. Gerade. Oder hat die ich lese die selber. Heute ist mal Ausnahme. Hau, Rido. Kinder. Ich mache das ja sonst immer eigentlich eher anders. Also, wie ich vorher eine Musik spiele, dann kann ich mir überlegen, dann lässt mein Nachtredakteur, dann soll der die Nachrichten lesen. Muss ich mir schließlich nicht unbedingt selber machen. Jetzt habe ich mich hier so verquatscht und jetzt ist es auch schon 22.30 Uhr und jetzt ist auch schon die Zeit dran, Nachrichten zu lesen und dann werde ich das jetzt einfach versuchen. Ich habe es ja vorher nicht durchgelesen. Wenn ich mich verlese, dann wäre es ganz nett, wenn ihr das entschuldigt. als Kurzinfo. Wiederaufnahme. Israel und Syrien wollen wieder direkt miteinander verhandeln. Darüber informierte US-Außenminister Christopher in Damaskus. Der israelisch-syrische Dialog war wegen des Streits um die Golanhöhen festgefahren. Gescheitert. Dem UNO-Sondergesandten Akashi ist es nicht gelungen, die Waffenruhe in Bosnien über den 1. Mai hinaus zu verlängern. Weder Serbenführer Karadzic noch die bosnische Regierung seien auf seine Vorschläge eingegangen, beklagte Akashi. Massendemonstrationen. In Istanbul, Ankara und anderen türkischen Städten gingen heute Tausende von Menschen auf die Straße. Sie protestierten gegen die Anschläge auf Mitglieder der alevitischen Glaubensgemeinschaft in Istanbul. Verbot. US-Präsident Clinton hat amerikanischen Firmen Ölgeschäfte mit Iran untersagt. Dies sei eine Reaktion auf Irans Unterstützung des internationalen Terrorismus, hieß es im Weißen Haus. Im Fußball-UEFA-Cup, da bin ich ja total sicher, bei den Viertelfinal-Rückspielen trennten sich am Abend Juventus Turin, Eintracht Frankfurt nun Rate 3:0 und Borussia Dortmund, Lazio Rom nun Rate 2:0. Das Spiel FC Nantes, Bayern Leverkusen läuft noch. Das ist schön und jetzt kommen wir zum... Zur Zeit um, man sollte es nicht glauben, minus 2 Grad, morgen zunächst sonnig, später Niederschlag um 5 Grad. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Jetzt hat er eigentlich einen Trailer gespielt. Wenn man Grausi kriegt, wann der Trailer gespielt wird, dann spielen wir nachher noch einen Trailer. Jetzt kommt erstmal noch ein Beispiel für extrem offensichtliche Vergangenheitsvernichtung. Ich habe ja immer wieder und immer gerne die russischen Soldatenchöre gespielt und habe jetzt noch gerade gekriegt, das ist der Marinechor der Schwarzmeerflotte. Und da ist offensichtlich diese Verarschlochisierung auch extrem weit fortgeschritten. Was spielen die alten Genossen da? Die spielen nicht alten, die alte Genossenhaftet, sondern Titel 11 ist dieser Ekel-Shovi-Song. Alte Kameraden, auch noch in deutsche Song. Hören wir uns das mal an als abschreckendes Beispiel. Verlässlichkeit ist ja gut, Verdrängen ist auch okay, aber dieser Opportunismus ist gruselig. Das im Punkt, da kann man dann doch wieder Angst vor den Russen kriegen, habe ich zumindest den Eindruck. Das Thema ist immer noch früher und vor allen Dingen, was fängt man mit früher an? Wie kriegt man die Verbindung zu früher? Die Telefonnummer ist immer noch die... Ach, noch können wir hier ansagen lassen, die Kupse automatisch. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. So, jetzt können wir gleich los telefonieren. Das fängt gleich an. Ich habe mir nur, weil da lernt man ja, man hört ja dann doch auch ein bisschen Radio, wenn man nicht selber gerade Radio macht. Das ist ja auch die ansonsten, außer man spielt ja nicht so viel an, als Radio zu hören. Hört man ja dann viel Radio und dann merkt man ja immer wieder, dass es doch sich offensichtlich extrem beliebt ist, sagen wir mal, auf Musik zu sprechen. Das ist für mich natürlich nicht ganz so einfach, jetzt eine passende Musik zu finden, auf der man sprechen kann. Aber ich habe mir da eine rausgesucht. Das ist echt eine super, ich würde sagen, Club-Jazz-Nummer. Ja? Das hört man auch im Boogaloo oder sagen wir im Donuts oder wie es Ico, hört man es nicht besser. Die werden wir jetzt ein bisschen laufen lassen. Der Kollege hat automatisch einen Anrufbeantworter, hatte hier freundlicherweise auch so eine MOD, fragt mich nicht, was MOD heißt, überspielt. Und da hat er so ja einen technische Übertrift, einen Loop gebaut. Und jetzt lassen wir es hier loopen und können darüber schön ein bisschen quatschen. Ja? Die gibt ja Sendung, so einen gewissen Drive und auch noch mal gewisse Bezüglichkeit. Hallo, wer bist denn du? Ich bin die Hannelore. Tag, Hannelore. Hallo, freut mich, dass ihr gerade zuhört. Ja, schön, dass ihr. Freut mich, ja. Ich will vielleicht nochmal so eine grundsätzliche Ansage machen. Das wäre, glaube ich, ganz irgendwelche Beileidsbekundungen oder so sind jetzt ja nicht. Ja, oder also auch das Gegenteil davon sind überflüssig. Wir sollten uns einfach unterhalten und wenn es Fragen an mich gibt, dann sollen ruhig Fragen gestellt werden und wenn es Beschimpfungen gibt, dann sollten ruhig die Beschimpfungen raus und ansonsten versuchen wir einfach miteinander zu quatschen. Wie alt bist du, Hannelore? 30. Ja, da ist ja auch schon, ist ja schon so ein Alter, wo man über ein Stück früher irgendwie verfügt, oder? Man hat einen früher, ja. Man hat einen früher. Und Frau auch. Frau auch. Und von wo aus rufst du an? Aus Hellersdorf. Ja, ist ja irgendwie ganz knallharter Osten. Ja. Ja? Im Zuge des Wohnungsbauprogramms nach Hellersdorf verpflanzt. Ja. Die Heimstadt von Gysi. Ja. Aber nicht nur. Nicht nur. Nein. Auch ich wohne hier. Auch, ja. Und auch die FDP tritt an. Hannelore, wie sieht's denn, wann fängt bei dir früher an oder hört früher auf? Naja, auch wie mein Kollege Vorredner sagte, also 89 ist früher und danach ist jetzt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, ist das dann so eine Auffassung, die du teilen würdest? Naja, da komme ich schwer mit. Also sagen wir mal, die Frage jetzt, früher und heute. Normalerweise jeder hat sein Früher, jeder hat seine Kindheit oder Jugend oder sonst irgendwas, aber speziell in unserem, ich sage jetzt mal dieses schreckliche Wort Ostfall oder so, ist das früher doch eben vor 89 und bis jetzt danach. Ja, nee, meine Frage zielte einfach darauf, das war ja quasi die These von Alexander Kluge, dass wir in einer Zeit leben, die die Tendenz hat, alle anderen Zeiten zu vernichten. Vergangenheit Luft zu fressen und Zukunft Luft zu fressen. Bei Zukunft ist es relativ klar, da braucht man irgendwie bloß Ökologie sagen und dann wissen wir alle ziemlich genau, dass wir heute zwar prima leben, aber sicher auf Kosten der Zukunft. Und ich habe den Eindruck, und nicht nur ich, dass das selber aber auch für die Vergangenheit gilt, dass sie also auch irgendwie abgeschnitten, weiß ich nicht, verdampft wird. Naja, schon. Ich meine, die Zukunft hat schon, frisst schon die Vergangenheit auch, aber ich glaube, wir sind in der Ausnahmesituation langsam, kostet uns die Zukunft wieder aus. Ja, aber ich habe den Eindruck in die falsche Richtung. Ne? Also man landet ja dann doch immer wieder hier. Naja, schon, aber die seltsame Beobachtung ist, also die man eben so macht, ist alles das, was man eben früher, und so schrecklich und so eng und so miefig und Osten und alles scheiße und der Westen ist ja so toll. Mittlerweile verkehrt sich irgendwie in einen bestimmt verklärtes Gegenbild. Ach so, du meinst, dass jetzt gewissermaßen die Gegenwart dich in die Vergangenheit zurückkotzt? Ja. Nee, aber dass du dich, sag mal, in der Vergangenheit heimischer fühlen könntest als jetzt in der Gegenwart. Nee, auch nicht. Auch nicht. Nee, also Gegenwart ist schon okay, aber mal so, wenn du jetzt sagst, du frisst die Gegenwart auf, dann kannst du, sagen wir mal so, an der oder grauen Masse Ossis irgendwie sich überfressen. Die lassen sich wieder auskotzen. Die lassen sich überfressen. Bist du da so sicher? Den Eindruck hat er nicht unbedingt. Doch. Ja? An welchen Punkten denn? Naja, die lassen sich einfach nicht so verdrängen. Die halten irgendwie ihr Fähnchen klammheimlich noch hoch. Guck mal, wenn du jetzt so siehst, so nach 45, jeder wollte mal was damit zu tun haben. Alle waren wirklich sauber, weiß, super toll. Also, aber so, bei uns so versteckt, da kommt doch mal wieder einer und sagt, wie ist denn da früher? Eigentlich war der doch nein. Ja, wir sind aber auch ziemlich blöde Sätze, findest du nicht? Also so diese Sprüche, war ja doch alles nicht so schlecht und schließlich haben wir einen grünen Pfeil erfunden und war ja ganz nett. Sicherlich, wenn der hervorreden, dann sagt, die waren an uns, und klar waren wir uns, aber denkt doch mal, was die irgendwie mit Gaudi hatten. Wenn du da zu so einer blöden Demo musstest, weil der Chef hat gesagt, der Klassenleiter hat gesagt, oder später dann der Chef bei mir, was er dann auch später, da habt ihr zu erscheinen und sonst ein Minuspunkt oder so, da hat sich doch dein Gag nicht gemacht. Ja. War nicht, dass du dann da langmarschiert bist und irgendwelchen alten Männern zugerufen hast oder so, hast du dann echt deinen Spaß da gehabt. Ja. Ja, aber ich meine, was jetzt einmal Gegenwart betrifft, findest du dich auch also ein bisschen pervers, gewissermaßen wunderbare Ostenerinnerung, aber Westgeld. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Traumzustand, das hätte man sich ja früher gewünscht. Jede Menge Osten, aber Westgeld, oder? Und eigentlich ist es ja jetzt so eingetreten. Und da hat der Kanzler an einem bestimmten Punkt ja recht. Irgendwie geht es denen ja allen besser. Vielleicht nicht allen, aber einen ganz, ganz großen Teil geht es ja wirklich besser. Ja, und die können dann immer noch ab und an in seinen Kleiderschrank und kicken sich die Kampfgruppenuniform an oder das FDR-Hemd und denken doch, Mann, was war da mal für geiles Wetter am 1. Mai und warst schon ein toller Hirsch, irgendwie eine 5-Meter-Fahne zu tragen, das macht dir hier so ein Westsack nicht nach. Naja, aber sagen wir mal so. Das ist aber auch ein bisschen dämlich und ein bisschen billig, findest du nicht? Nee, der Gedanke, der ging in eine falsche Richtung oder so. Das hat nicht mit dem oder billig zu tun oder so, sondern die lassen mir einfach nicht einreden, dass ich also jetzt völlig verwuscht zu sein habe, für jede Markt, die ich jetzt irgendwann mal eine Lohnerhöhung kriege oder sonst was, muss ich mich bedanken. Ich muss mich also für alles bedanken. Ich muss mich dafür bedanken, dass ich jetzt bei Dickel ein Auto fahren darf, was nicht stinkt. Und ich muss mich dafür bedanken, dass jetzt mein Obst wieder gesund ist, meine Milch nicht mehr verwattert, meine Butter nicht mehr spritzt, wenn ich mir aufs Brot schmiere. Ich werde nicht ein, mich für irgendwas bedanken zu müssen. Ja, und sagen wir mal so, und aus diesem Moment 89, als man dann, sagen wir mal, auf den großen bunten Westen erlebte, was natürlich dann, da fing es ja schon an, wenn ich dann so dran denke, an so, ich zitiere jetzt so ein bisschen, also nicht direkt, aber so wie Herr Heim sagte, na, die drängeln sich da Bauch an Bauch und in der bunten Glitzerwelt, die Ossis, weil da waren ja nun mal leicht reden, ne? Die hatten es ja alle schon, man sieht es da und staunt, oh Mann, was gibt's denn hier alles? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ja. Alle sagten, ja. Aber es ist mir doch nicht geschenkt. Ja, es ist doch nicht so, dass die sind dann nicht über mich gekommen und haben mir irgendwas geschenkt. Kein Mensch hat mir was geschenkt. Ich bin da weiter wie so doofe Arbeit gerannt, ja. Mache und tue. Ja, also sag mir doch, naja, okay, versuchen Sie mich hier mit Ihrer Ideologie zu überhäufen, aber warum? Ja, also du sagst ja erstmal, ich bin Ostler, aber dafür undankbar und trotzig. Das ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt. Aber jetzt muss man mal irgendwie überlegen, was machst du denn jetzt wirklich, sagen wir mal, außer von heute aus so quasi Diawerfermäßig nochmal so zurück in die Vergangenheit, so ein paar Erinnerungen rausholen und zu sagen, ja, das war uns ernst, okay. Wenn du jetzt mal überlegst, was hast du erarbeitet damals im Osten? Damals im Osten, da war ich, sagen wir mal so, unter anderem Verkäuferin, Koch und Mitarbeiter. Ja, und was machst du heute? Heute bin ich Vermietrepräsentantin. Was bist du? Autovermietung. Eine Autovermietung? Ja, Vermietrepräsentantin. Vermietrepräsentantin. Das heißt, da musst du immer flott aussehen. Nee, also... Und immer versuchen, eine Preisstufe höher zu verkaufen, als der Kunde eigentlich will. Gut, nee, ich muss also nicht flott aussehen, sondern sagen wir mal so, ich bemühe mich flott auszusehen, um also sagen wir mal, sobald es ganz normal, sagen wir mal so, ich habe auch als Koch nicht blöd auszusehen, um das mal so zu sagen. Aber also... So ja, wobei die karierten Hosen so toll sahen die schon nicht aus. Da konnte man eine Menge draus machen. Man konnte also darauf achten, dass es eine ganz geile, sitzende Kochhose war und dass das Hemd von den dünnen war. Wenn man dann nicht runter hatte, war das gut. Also wusste ich ja noch nicht. Ey, so klasse, wie man hier sofort irgendwie so einen Sextalk draus machen kann, trotzdem man versucht, ganz ernsthaft Geschichtsbewältigung und Vergangenheitsaufarbeitung zu betreiben. Ja, die Geschichtsbewältigung, also die fängt dann schon wieder an, dass ich also als Koch im Westen nicht unbedingt so das taugliche Muster gewesen bin. Weil du irgendwie einen falschen Schnitt in der Hose hattest, oder was? Nee, Frauen sind da nicht so gefragt und schon merken, dass arbeiten gehen wollen mit Kindern. Also ja. Wieder so eine Sache. Aber sag mal, kannst du jetzt mit den Arbeitserfahrungen, die du im Osten gesammelt hast, also abgesehen davon, dass es sich da eher um schrippenbelegte Brötchen gehandelt hat und jetzt irgendwie um Cabrio-Autos, so mit dem Umgang mit Kollegen und mit dem Verhältnis zur Arbeit und mit dem Arbeitstempo und so in Geschichten, kannst du mit den Erfahrungen, die du damals im Osten gesammelt hast, heute noch was anfangen? Naja, ich muss sagen, also ich bin in der Situation, hier im Westen gearbeitet haben zu müssen. Nur kurzzeitig habe ich ja auch wie so ziemlich fast jeder eine Umschulung hinter mich gebracht, die mich dann hat zur Hotelfachfrau werden lassen, weil ja Koch ist ja nun die feinste Sache im Westen. Und das war so ein Krankenhotel und da hat man dann dann, sagen wir mal, arbeitsmäßig Wessi-Kontakt gehabt. Ja. Jetzt also nicht mehr. Jetzt ist es so, wenn wir uns jetzt mit anderen unterhalten, dann ist es immer irgendwo, langsam kehrt sich um, langsam kommt so eine Häme, so, das fängt also schon an bei unseren Begriffen. Da ist ein Klammeraffe nicht ein Klammeraffe, sondern ein Klammeraffe ist ein Tester und ein Aktenduli ist, also wieder was ganz Schrilles und der gute alte Polylux ist ein Overhead-Projektor. Und also, da muss man schon erstmal mitdenken und dann freut man sich doch, wenn man dann so sagen kann, jetzt geht ein Overhead-Projektor, jetzt ein Polylux. So, und dann hattet ihr jetzt ein Polylux zu sein, ja. Und den glauben sie dir aber, wenn du jetzt sagst. Sagen wir mal so, bei uns ist eben der Polylux ein Polylux. Ah ja. Also wir haben speziell... Die jungen Kollegen aus dem Westen suchen sich dann dämlich. Also ich arbeite im Ostteil. Ah ja, ohne Westler. Nicht mehr. Keine Westler? Ach, die habt ihr rausgegraut oder was? Horrido, da tun sich ja Gräben auf. Eieiei, da rückt ich ja gleich wieder ein ganz schlechtes Licht. Nee, brauchst du nicht. Nee, wobei ist ja auch immer, das ist ja so ekelhaft irgendwie dieser Zwang zum Eierpupaya und zur Einigkeit, wa? Wir sollen alle zusammenwachsen. Mach ich ab und ganz gerne mit so Leuten zusammenzuwachsen, aber doch nicht so als Pflichtveranstaltung. Man kann auch nicht, also ich bin der Meinung, dass die Leute, die würden an sich schon ganz gerne zusammenwachsen und das war ja eigentlich auch mal eine ganz gute Ansatzphase. Gerade die unterschiedlichen Geschlechts ab und an. Ja, aber ich denke mal, also Politik und Presse tun ein Übriges dafür, dass es gar nicht dazu kommen kann. Also wenn ich das schon im Urschleim angefangen, so 90, 91, was weiß ich, die Ostfrauen haben einen höheren Orgasmus, damit fing es ja schon an, da haben sie das erste Mal einen Kopf gefasst. Und heute sind es dann eben solche Sachen, die, was weiß ich, in Osten die Kriminalität höher, wenn ich das so höre. Ich habe ja mal das lebende Beispiel, ich wohne nun mal hier notgedrungen in Hellersdorf, ja. Also wir sind ja hier alles nur asoziale Schwerverbrecher und also ganz gewaltkriminelle Leute, ja. Furchtbar. Die armen Kinder, die ist so ein Beitrag dann der Berliner Zeitung gelesen von so einer Sozialhilfeempfängerin, die also um Gottes Willen bloß nicht nach Hellersdorf, meine armen Kinder, ja, und um Gott, ich meine, wenn man dann halt lieber irgendwo in so einer Siedlung wohnt, wo eben halt nur so eine kasernisierten Wohnungen sind für Sozialhilfeempfänger oder schlimmer wird noch, naja Gott, muss man eben damit leben, aber sowas wird eben halt in der Zeitung gedruckt und die Leute lesen das und denken, naja Gott, die kommt eben auch halt aus Hellersdorf, die kann ja auch bloß eine von der Sorte sein, ne? Glaubst du, was in Zeitung steht? Nicht mehr. Hast du den Eindruck, dass andere glauben, was in Zeitung steht? Viele. Ja? Ja. Wow. Wenn ich also morgens in der Bahn so sehe, was sich da so mit Bild und BZ und neuerdings auch mit Kurier rumschlägt. Wobei, ich lese ja auch mal eine Bild-Zeitung. Also die haben ja, glaube ich, das ist ja Unterschied zum Kurier, die haben immer noch halbwegs was im Kopf, die wissen, dass sie Scheiße schreiben. Die beim Kurier glauben dran. Also ich lese sie aus dem Grunde nicht, weil es mir einfach mal zu peinlich ist, mir das Hell zu gucken. Ja. Das könnt ihr ja einer dabei sehen. Gut. Okay. Ich glaube, ja, dann gibt's ja Eier in Hellersdorf, wa? Ja, dann kommt gleich die Antifa. Okay, ich danke dir für den Anruf. Tschüss erstmal und vermiet schön Autos weiter, ja? Tschüss. So, wen haben wir da? Hallo? Hallo, hallo? Ach, Kinder. Jetzt abducken, ne? Ist der Onkel hier am Gerät und dann traut er euch nicht. Na gut, dann versuchen wir mal den nächsten. Guten Tag, wer bist denn du? Daniela aus Tiergarten. Tag, Daniela aus Tiergarten. Also erstmal möchte ich es nicht versäumen, mir aufs Herzlichste dazu zu gratulieren, dass du endlich wieder im Äther-Dschungel haust. Jetzt weiß ich endlich wieder, was ich mit meinen Dienstagabenden anfange. Das Zweite ist, dass ich... Schön, sind die so sinnlos geworden, sag mal? Was? Waren die jetzt so sinnlos, die Dienstagabende? Boah! Das Zweite ist, dass ich Fritz dazu gratulieren möchte, dass sie zu dir gehalten haben. Das ist das Beste, was sie bis jetzt hier getan haben. Was ich einfach mal sagen möchte, ist, dass ich als Wessi es mir überhaupt nicht zumute, irgendeine Stellungnahme zu jedweden Ostvergangenheiten mir anzumaßen. Nur dir eins sagen möchte, dass du es auf alle Fälle besser hingekriegt hast, als ein gewisser Gregor Gysi, den ich bis vor kurzem total verehrt habe. Der hat nämlich 90 noch gesagt, er kenne keinen Menschen im jetzigen Ostdeutschland, der vor 1989 überhaupt gelebt haben will. Und das könne ja wohl nicht angehen. Das fand ich einen total klugen Ausspruch von ihm. Echt geil. Bloß verstehe ich nicht, warum eben dieser Gregor Gysi heutzutage jedes Mal, wenn es um seine Person geht, das gesamte Land mit einer Prozesslawine eindeckt, dass es nur so schnackelt. Ich weiß nicht, ob er als Anwalt irgendwie kontaktgeschädigt ist und zu seiner Umwelt keinen weiteren Kontakt aufnehmen kann als über diese... Lass uns jetzt nicht über Gregor Gysi reden. Also da bin ich jetzt irgendwie... Ich finde ihn ja auch irgendwie ganz nett und ganz faszinierend. Ab und an verstehe sicher manchen auch nicht. Aber es fällt mir jetzt... Also es ist... Ist, glaube ich, müßig, wenn wir jetzt beide darüber reden. Du hast zugestanden und das war einfach mal geil. je nachdem, was immer auch gewesen ist, es ist nur toll, dass du wieder da bist. Ja, also sagen wir ja, besonders Helena-Spital sehe ich mich jetzt. Das Thema von wegen, ich jetzt auch nicht. Am besten den Bogen zu gestern oder zur Vergangenheit. Nein, nicht zu gestern, sondern eigentlich zu früher. Ich meine, das ist, sagen wir, glaube ich zumindest, für Ostler irgendwie wichtiger, weil da so eine Art Zäsur ist. Ja, Biermann hat ja irgendwann, als er ausgewiesen wurde, gesagt, er kommt vom Regen in die Jauche. Und jedenfalls ein großer Teil der Ostler oder ein Teil der Ostler oder auch eigentlich alle, ob sie wollten oder ob sie auch nicht wollten, sind ja im Grunde eigentlich auch ausgewiesen ohne so ein Rückfahrtvisum, leben jetzt in einer neuen Situation und haben eine Vergangenheit hinter sich, an die man schwer rankommt und von denen sie vielleicht auch nicht wissen, was sie damit anfangen können. Das gilt aber für Westler wahrscheinlich, zumindest in Berlin. Also meine Erfahrung ist ja, wenn man Westdeutschland fährt, da hat sich ja alles geändert. Westdeutsche Provinz ist westdeutsche Provinz wie immer. Doch immer bleiben. Im Osten eigentlich so ja ähnlich, war die ostdeutsche Provinz ist natürlich auch ziemlich provinziell geblieben und ziemlich ostdeutsch. Was ist denn so für Westberliner passiert? Sagen wir mal im Tiergarten. Für Westberliner, was ist für die passiert? Da ist passiert, dass dass man die PDS bitte nicht in den Westen vordringen lassen will, zum Beispiel, dass man dafür sorgen will, dass es eine schöne Ostler Partei bleibt von beiden Seiten. Sprichst du jetzt von dir oder allgemein? Allgemein. Sprich mal lieber von dir. Von mir, ja, was hat sich im Tiergarten geändert? Eigentlich nicht so viel. Also, ich bin ja erst 3 Monate vor dem Mauerfall überhaupt nach Berlin gekommen. Ich weiß nicht, was sich da jetzt groß geändert hat. Ja, da muss aber ein ziemlicher Schock gewesen sein, wenn dann auf immer die Mauer. Wo kamst du her? Du, ich kam aus einem Dorf in der Nähe von Peine, Wessiland-Provinz, wie du so schön sagst. Wie alt warst du da, als du dann weggezogen bist? 18. Hast du in den 18 Jahren irgendwie schon mal einen Ostler gesehen? Ja, in deinem Dorf? Und zwar, in Peine? In Berlin, ich war ein Jahr lang. Nee, in Peine. In Peine doch nicht, ne? Da bist du gewissermaßen erstmal völlig Brüder und Schwestern frei aufgewachsen. Ja, genau. Da muss es doch aber ein ziemlicher Schock gewesen sein. Du bist in West-Berlin, die Mauer geht auf und zack, rennen sie alle rüber mit einem Nylonbeutel in der Hand und holen Begrüßungsgeld ab. Nee, das war total geil. Vor allen Dingen der Kontakt mit Ostlern war insofern total gut, als dass ich sie im FEZ kennengelernt habe, in der Wuhlheide. Ja. Da war ich nämlich ein Jahr lang Theaterspiel und die Ostler, die ich da kennengelernt habe, die waren total gut drauf und mich meinen Lieblings. Waren alle Schauspieler, die haben sie alle verstellt. Nein. Das klar, war doch eine Theatergruppe, hast du selber gesagt eben. Das war eine Laiengruppe. Ja, auch Laien können sie verstellen. Nein, also die waren echt gut drauf und also ich habe von denen eine ganze Menge mitgekriegt und die Provinz. Ich sag mal, sagen, ich glaube, die Mäuse aus der westdeutschen Provinz sind doch extrem naiv. Was ist? Nee, war, ja. Nein, war so beiseite gesprochen, eine Fußnote, bösartig. Ja, die ich jetzt nicht mitgekriegt habe. Ja, noch. Gott sei Dank. Bösartig. Ja, sonst hättest du gleich zurückgeschlagen. Nein, du, die Osten, die piefigen Bürger aus dem Osten, die gibt's im Westen ganz genauso und die gibt's immer mehr. Und ja, wem sagst du das? Es ist absolut widerlich, also in diesem Land wird's immer unschöner, wirklich. Ja. Lene, sag doch mal, jetzt lebst du aber in so einer komischen Stadt wie Berlin. Die ist geil. Ja, in so einer geilen, irgendwie extrem beschleunigten, seltsamen, kaputten, dahingewürfelten, ja, absolut, neuen Riesenstadt. Also ich hab erst gemerkt, also. Und kommst aber eigentlich aus Peine. Dann hast du ja aber auch im Frühjahr, also sagen wir mal so Peiner-Verhältnisse, kann man ja in Berlin relativ schlecht anwenden, wa? Absolut. Also zweimal über die Straße gegangen, schon ist man überfahren. Also wenn man in Berlin wie in Peine über die Straße geht, oder? Ich meine, in der Potsdamer 80 darauf, ob es nun rot ist oder grün, da befahren sie immer. Aber mal Scherz beiseite, ich habe hier wirklich nach dem Mauerfall so die ersten Leute gesehen, die durch die U-Bahn gezogen sind und gebettelt haben. Und da hast du mal 30 Pfennig oder hast du mal eine Mark, damit bin ich hier ganz neu konfrontiert worden. Dass sie also bei mir vor Bolle sitzen und mich fragen, ob ich Kleingeld habe oder so. Und mal ganz abgesehen, diese unverschämten U-Bahn-Preise, die wirklich Wucher sind, die erlebst du auch nirgends anders, in Peine auch nicht. Da gibt's nämlich gar keine U-Bahn. Ja, nee, da könnte man Partys für feiern, wa? Eine U-Bahn-Fahrt in Berlin ist eine Party in Peine. Echte, volles Pfund. Ja, gut, also du kannst jetzt irgendwie, sagen wir mal, deine Peiner Vergangenheit eigentlich auch mal wegschmeißen. Oder verhältst du dich, sagen wir mal, dann auch so Peine-nostalgisch dazu? Nee, also, und wenn es eine Peine-Partei gäbe, dann würdest du die wählen? Berlin, neues Leben. Eltern weg, zu Hause weg, hier neu anfangen, schweinegeil. Ich war die nicht, die ich ich bin jetzt eine ganz andere, als dass ich damals war. Also damals war ich immer noch Mamis und Papis Töchterchen und also jetzt habe ich mit diesen beiden Arschlöchern nichts mehr zu tun. Und meinst du jetzt Mami und Papi? Ja, von den sogenannten. Hey, ihr habt ja aber echt einen ziemlich offenen Ton in der Familie. Nee, den hab nur ich. Ja. Also. Und du auch erst seitdem du weg bist aus Peine, nehme ich an. Genau. Ja. Mensch, hast dich ganz schön verändert. Volles Pfund. Hey, Berliner Luft tut dir gut. Absolut. Ja. Und Kuttner übrigens auch. Kommt denn dann irgendwann nochmal dieser zweite Sendetermin auf uns zu? Welcher? da, du warst ganz früher, ganz früher, bevor du kurz... War der Sonntag immer noch, meinst du? Genau. Nee, eher nicht, aber das war jetzt irgendwie eine freie Entscheidung von mir, weil mir zu, also immer, ich kann ja relativ viel quatschen, aber ja. 3 Stunden am Dienstag, 1 Stunde im Fernsehen am Freitagnacht und dann noch 1 Stunde am Sonntag. ORB? ORB. Ah ja, und wann? Fernsehen ist eine Riesenmaschine, die ist extrem schwer zu bewegen und das Schlimme ist, da sitzen ungefähr 5 Leute am Lenkrad. Und ist so, wie wenn du, sagen wir mal, eine Straßenbahn entführen willst. Hä? Und sagst, jetzt fahren wir mal aber rechts rum. Also so einfach geht das nicht, das dauert ein Weilchen. Aber irgendwann kommt es auch im Fernsehen wieder. Ach so. Ja? Alles klar, ich freue mich jedenfalls tierisch drauf. Ich auch. Und würde dir wünschen, ab und an mal an Peine zurückzudenken. Oh nein, lieber nicht. Das wird grausam. Ja? Also schlimmer als der Osten kannst du ohne gewesen sein, doch, in Peine, doch, oder? Doch. Ja. Absolut. Tut mir, ich habe eben Mist geredet. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass in Peine schlimmer war als im Osten. Okay. Tschüss. Deine Landsleute mögen dir verzeihen. Ja, danke. Nee, die Peiner mögen mir verzeihen. Ach, die merken schon gar nichts mehr. Die gehen jenseits von Gut und Böse. Echt, die kriegen nicht mehr mit. Das ist ja der Vorteil. Das ist genau die Situation, aus der ich so eine freche Lippe riskiere. Weil wir sind Peine hört Kinder und wenn einer aus Peine hört, dann kapiert er das nicht. Eben, genau deswegen. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du da? Oh Mann, ich bin schon mal. Hallo, Kutner, grüß dich. Hier ist Marlies aus Prenzlauer Berg. Tag, Marlies aus Prenzlauer Berg. Also, du musst dir wohl doch bitte hier fallen lassen heute Abend, Kutner. Du merkst ja, ich warte eigentlich auch noch auf andere Anrufer, dass man sagt, dass man sich wahnsinnig freut, dass du wieder da bist, Kutner. Nee, pass auf, ich habe das vorhin verstanden, du willst weder das eine noch das andere, das ist aber so, Kutner, wenn man eben so, so gut ankommt, also ich will nicht höchste Löwe sprechen, weil... Ich bin ein extrem guter Ankommer. Ja, dass du eben gut ankommst. Und dass sich wirklich viele, viele freuen, dass du das ausgerechnet geschafft hast, dieser Maschinerie zu entkommen, muss ich sagen. Aber das war die Vorrede früher. Ne? Ja. Ich denke, dass alle Ossis und alle Wessis, die das Glück haben, direkt in Kontakt zu kommen, und zwar arbeitsmäßig, insofern möchte ich ein bisschen der Hannelore aus Hellersdorf widersprechen. Sie war wahrscheinlich nicht lange genug mit den Leuten aus dem anderen Teil da zusammen. Im Prinzip sind wir doch alle neugierig aufeinander gewesen. Und das, was ich immer zum Vorwurf gemacht habe, das nehme ich jetzt aber zurück, den Wessis zum Vorwurf gemacht habe, dass die mehr Vorurteile hatten als ich. Und ich möchte fast sagen wir, weil wir haben irgendwo uns relativ kritisch betrachtet, weil wir, wenn wir irgendwann mal erwachsen wurden und einen eigenen Verstand einschalten konnten, gemerkt haben, also hier lief es nicht so, wie gesagt wurde, dann hat man nach Ursachen gesucht und sich auch schon gewehrt. Und das, wenn ich vielleicht ungerecht, jetzt spreche ich den Häutchen oder den Wessis so ein bisschen ab. Also die sind mindestens genauso gläubig, wie wir das früher waren. Und das ist das fantastische Erlebnis, wenn man dann so über Monate, ich bin jetzt also in einem Westunternehmen angestellt und war ein Vierteljahr zur Ausbildung drüben und habe tolle Kollegen kennengelernt, die auch ehrlich gesagt haben, Mensch, dit und Stasi und der Unterdrückungsapparat, ne? Sie gesagt haben, pass auf, da komme ich her. Und findest du mich denn so, wie du dir das vorgestellt hast? Na, eigentlich nicht, aber wie kann man denn so sein, wie du geworden bist? Oder habe ich das normal erklärt, ne? Dass es also nicht so war, dass hinter jeder Ecke einer stand mit der Pistole oder wie die sich das auch wirklich ganz schlimm vorgestellt haben. So früher. Wo die Hannelore doch ein bisschen recht hat, ist, dass man also... andersrum. Was mich für dich freut, ist, dass du öffentlich bekannt bist und trotzdem bleiben kannst. Ich denke, wenn man sich so im kleinen und alltäglichen Leben arbeitet und nicht von der Politik oder von Massenmedien abhängig ist, hat man viel schneller eine Chance, durchzukommen, weil man bildet in dem Sinne keine Riesenkonkurrenz, die irgendwo Massen auf sich ziehen könnte. Und die Konkurrenz warst du ja irgendwo. Na, zumindest, dass du Fritz... Also für Fritz eine ernst belebende Sache. Ja, ich würde versuchen, ein bisschen jetzt von mir wegzukriegen, weil glaube ich nicht unbedingt jetzt übermäßig heroisch war, was ich jetzt da gemacht habe und dieses Outing. Und ich kann das auch schwer analysieren, was jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt... dass die Sendung jetzt hier weitergeht. Was mich bloß sehr berührt hat und was ich auch sehr schön fand, war einerseits, was die Diskussion hier bei Fritz und den Kollegen betroffen hat, die auch ja nicht so einfach war, aber die doch eine ganz ernsthafte Diskussion war und die funktionierte so ohne diese extrem schwachsinnigen Vorurteile und wo die Leute sich einfach mal Sachen anhören konnten und sagen wir auch einfach Unterschiede aushalten konnten. Das war ganz ganz wichtig und das funktionierte auch in der größeren Öffentlichkeit oder in Gesprächen mit 1000 Leuten. Aber was mich jetzt wirklich interessieren würde, an dir jetzt noch, also du kannst dann natürlich auch Rückfragen stellen, es fällt mir jetzt bloß schwer, so Reden über mich auszuhalten, weil man sitzt dann eigentlich wie in der ersten Reihe und denkt, jetzt kommt gleich noch einer und hängt das Bundesverdienstkreuz um, was sicher nicht ganz, oder war wenigstens Abzeichen für gutes Wissen, was nicht so ganz angemessen wäre in der Situation, ist wirklich aber tatsächlich die Frage dieses Verhältnisses zu früher. Also man kann ja jetzt Unterschiede beschreiben, man kann sagen, die haben Vorteile, ich habe Vorurteile und meine Vorurteile stimmen mehr als die von denen oder wie auch immer, wie man das jetzt auch werten mag. Aber sag mal, wenn du jetzt wirklich im Osten groß geworden bist und jetzt im West zusammenhängen arbeitest, dann gibt's doch mehr Unterschiede, als dass man den Akten, den, wie heißt den Klammeraffen da irgendwie Hefter nennt und Polylux und Overhead Projector, sondern gibt's ja auch Sachen, von denen man nicht so genau weiß, also wie zum Beispiel, was der Jens von der CDU Fahnenappelle. Was kann man damit heute noch anfangen? Kann man damit was anfangen? Ich muss dazu sagen, dass ich also die Chance habe, durch dieses Unternehmen, wo ich arbeite, bei mir zu bleiben. Und ich muss nicht, wie mir der Hannelore so ein bisschen erschien, was ich aber auch verstehen kann, ich muss von früher nicht mehr rechtfertigen oder verteilen, weil die mich so sein lassen, wie ich bin. Und ich kann also selber sagen, wenn ich also solche Filme sehe, Mensch, das ist der Vorwurf, den ich mir mache. Aber nee, Quatsch, ich mache mir keinen Vorwurf. Wo ich mich frage, Mensch, Marlies, wie hat das bloß funktioniert? Also auch wie du das damals in dem Wiebrecht-Interview so gesagt hast, man kann bestimmte Sachen einfach nicht mehr erklären. Also diese Paraden und diese Politinformationen und dieses angepasste Verhalten auf eine andere Art als heute, ich denke immer, da war die große Sache dahinter. Weißt du, man hat sich sozusagen auf einem Posten befunden, der das klingt jetzt komisch, ich hoffe, du verstehst es, der für den Frieden war und wo der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und wo man auch eine gewisse Gerechtigkeit empfunden hat, wo man auch irgendwo staatlicherseits gespürt hat, dass man sich dann auch wieder um den Einzelnen kümmert. Ne? Ich meine jetzt nicht die Extreme, wo man auch politisch dann wirklich total verfolgt und niedergemacht wurde, sondern ich meine diese Geborgenheit, die du auf der anderen Seite auch wieder gelebt hast. So, und daher muss eine Art Vertrauen und Gläubigkeit entstanden sein, die uns nicht hat. Aber da lebt man doch jetzt rebellisch werden lassen, so ja, will ich's mal sagen. Da lebt man doch in einem ganz komischen Zwiespalt, sagen wir mal, zwischen relativ sonnigen oder konfliktlosen und geborgenen Erinnerungen, was das eigene Leben betrifft. Ja. Und jetzt dem, was man dann im Nachhinein auch sehr berechtigt, sagen wir mal, über dieses eigene Leben oder über den Zusammenhang, in dem man gelebt hat, lernen muss. Ja. Ja, also sagen wir auch Stasi oder irgendwelche anderen so Hardcore-Geschichten. Ja. Ja, also wie meinetwegen auch die Wirtschaft irgendwie tatsächlich relativ bewusst auch ruiniert wurde. Mhm. Und wie Leute draußen gehalten wurden oder vielleicht in der Illusion, dass das, was sie sagen, wichtig ist und das von keinem wirklich wichtig genommen wurde. Also da muss ich sagen, da höre ich wahrscheinlich mit zu Jens, zu einer Masse schizophrenen Persönlichkeiten, also die für sich jetzt selber sagen, ne? Ich war Richterin früher gewesen und ich habe mich in meiner Materie bewegt und hatte aber auch viele, viele Chancen. Also die kamen aus so vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass ich immer erfahren habe, also wenn so diese herrlichen Parteitage vorbereitet wurden oder wenn man dann eben die Jahresplan-Diskussion geführt hat und dann sagten die halt aus dem Werkzeugmaschinenbau, Marzahn, also wissen Sie, das stimmt einfach nicht, was hier CAD-CAM und sowas bedeutet. Ne? Wir haben Computer aufgedrückt bekommen, wir haben zwar CAD, aber nicht CAM oder wir haben CAD und nicht CAD, weil diese ganze Vor- und Nach- und Nachsystem ist nicht gerüstet. Ich immer, Mensch Leute, tut mir leid, ich habe null Ahnung, aber wenn es so ist, was macht ihr denn dagegen? Da geht doch mal zum Parteisekretär und haut mal auf den Tisch. Und dann haben die mich immer belächelt. Also irgendwo hörte ich schon so, ich war schon kritisch irgendwo, aber auf der anderen Seite wieder so blauäugig. Ich dachte, pass auf, wenn es so ist, ja, dann muss man was dagegen tun können, denn es kann ja nicht im Sinne der Sache sein, wenn da oben das und das beschlossen wird und unten soll es nicht stimmen. Also, ja, gut, dann ist doch 89 jetzt aber eine wirkliche Zäsur. Du sagst, okay, hast da schizophren gelebt? Hat man da eine Chance, heute anders zu leben? Oder kann man mit dieser Erfahrung irgendwie, dass es einem irgendwann von außen, aber auch von innen sehr bewusst wird, dass man in einer Schizophrenie gelebt hat, kann man damit heute was anfangen und versuchen, Schizophrenie zu vermeiden? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, was machst du jetzt? Arbeitest du noch als Richterin? Nee, also ich will jetzt hier keine Widersprüche über das. Also ich wollte das dann auch nicht mehr, verstehst du? Ja. Also ich behaupte für mich, ich war eine gute Richterin und ich hatte... Ja, haben die Verknackten immer eine andere Meinung, oder? Bitte? Da haben die Leute, die eingelocht werden, dann doch immer eine andere Meinung, oder nicht? Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, das habe ich auch damals gesagt. Ne? Also was hier in Berlin für ein Apparat in Gang gesetzt wurde, uns vorzuverurteilen. Ich hatte mich eigentlich auf so eine richtige absolute Rechtsstaatlichkeit gefreut, ne? Ja. Und habe im Prinzip erfahren, dass das, was ich mir früher dachte, also Recht und Richter ist natürlich ein Machtinstrument des Staates und es wird nie anders sein. Das ist also per heute eben ganz genauso. Und ich habe damals immer gesagt, also ich spreche überhaupt niemandem mit Recht zu, mich zu ver- oder beurteilen, außer meinen Angeklagten. Und da miete ich meinetwegen das Waldstadion oder sonst wer und dann sollen die mich da zur Brust nehmen, ne? Hast du von denen mal jemanden wiedergesehen? Nee, leider nicht. Weißt du, dass ich mir das echt wünsche? Weil das wäre zum Beispiel so ein Punkt, weil man selber, das wird irgendwo auch verklärt, ne? Ich sehe mich da wirklich als Mensch, dass ich auch mit den Menschen umgehen wollte und dass ich auch viele Probleme verstanden habe, dass ich selber unter meiner Kollegenschaft manchmal, also ich war kein Oppositioneller, ich bin auch kein Held gewesen. Ich will nur sagen, dass ich da manchmal aneckt bin, weil ich sage, also kannst du mit denen nicht umgehen, das heißt Herr Angeklagter und nicht Herr sowieso. Ich sage, Moment mal, das ist Herr sowieso. Und maximal, wenn der verurteilt ist, dann ist er vielleicht irgendeine Rechtsform da zu bringen, ne? Also so habe ich mich in Erinnerung und deshalb hätte ich mir eigentlich gewünscht, ey, dass die Jungs und Mädels mich da mal wirklich zur Kasse bitten, dass ich vielleicht meine eigene Schau wieder auf mich und auf meine damalige Arbeit relativiert wird. Ne? Denn ich muss dir sagen, ich war gerne Richter und ich könnte das heute nicht, weil ich habe damals den Satz gesagt, ich kann nicht heute Rechte einsperren und morgen Linke. Ist sicher auch extrem ausgedrückt, aber ich kann da meine Fahne nicht so in den Wind hängen. Und die Chance habe ich jetzt im neuen Betrieb. Ich darf da also so reden, seit dem Vorstellungsgespräch, wie ich bin. Und da sind klare Verhältnisse. Die sagen, und was machst du da? Kannst du so ungefähr sagen? Also ja. Musst du jetzt nicht die Firma nennen. Nee, okay. Ja, nee, will ich nicht. Also ich mache Schadensachbearbeitungen bei einer Versicherung. Mhm. Und das kommt meiner früheren Tätigkeit insofern nahe, dass ich auch wieder mit Menschen arbeite. Und praktisch einem wird irgendwas zugefügt, nämlich ein Schaden, ob nur ein Personenschaden oder ein Autoschaden, und ich kann denen helfen. Ja. Jetzt nochmal eine letzte Frage zur Schizophrenie. Hat sich da was verändert oder siehst du da die Chance, dass man sich da jetzt anders verhalten kann, als man es vielleicht früher gemacht hat? Ja, ich habe da klar gesagt, also als die dann so meine soziale Schiene irgendwie mitkriegten und da saßen natürlich von grün links bis rechts saß da alles in einer Vorstellungsrunde und zwar ganz klar demokratisch. Weil die können sich das Spiel ganz einfach leisten, hauptsache das Unternehmen funktioniert, ne? Mensch, und in Betriebsrat und so und die Gewerkschaft, ich sage, nee, danke. Also bevor ich mich nochmal so richtig rinschmeiße in irgendeine Kiste, gucke ich mir die aber ganz genau an, ne? Also im Moment bin ich einfach nur glücklich, dass ich die Arbeit habe, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und dass ich, also zum Beispiel, entschuldige bitte, ich komme wieder auf dich, am Montag mit meinen Kollegen auch aus dem Westen, standen die an der Tür und haben gesagt, ey, hast du gelesen, Kunden kommt zurück. Ich sag, klar. Gratulation. Ne, weil ich gesagt habe, pass auf, dafür kämpfen wir ganz einfach. Also bitte, du bist nicht der Held, sondern mir geht es um das Anliegen. Und das kann man erreichen, wenn man mit den Leuten direkt Kontakt hat, mit denen redet. Ne? Also lassen wir das jetzt sein. Ich sage dir nur, dass ich mich deshalb für dich freue, weil du ja doch in einer relativen Öffentlichkeit stehst und dass es endlich mal jemandem gelungen ist, dass er dort bleiben kann. Ne? Und Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft ist eben, dass ich glaube, wenn wir weiter unten stehen, haben wir es einfacher, weil die Menschen sich doch irgendwo wollen. Und die müssen nur die Chance kriegen, auch die Vorurteile abzubauen. Dazu muss man sich aber kennenlernen. Ne? Das kann nicht über Manager, Zeitung und Politik laufen. Und wir sollten alle den Zeitungen nicht mehr glauben. Und wir sollten alle bemüht sein, persönliche Kontakte irgendwo aufzubauen. Ja. Okay, Marlies. Schön, dass du da bist. Gut. Danke für deinen Anruf. Tschüss. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal wieder eine Musik machen. Matthias Belz und Ralf Buron mit Spreeathen, ja, Ostdeutscher Rundfunk, Brandenburg, aber es brandet ja so in der Mitte zusammen und da wie ein Fels im Meer. Berlin. Im Januar um Mitternacht, ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, der kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartacus hat nur Infanterie. Granaten schlagen bei ihm ein, die noske Hunde stürmen Büchsenstein. Oh Büchsenstein, oh sein, als Kämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Dutzendstein und dafür sperrt man uns in Zuchthaus ein. Und wofür kämpft der Spartakist? Damit ihr es alle wisst. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Alle Menschen, groß und klein, auf Erden sollen Brüder sein, dass niemand leide, ferner Not, und jeder hat genügend täglich Brot. Friedrich seine Ruhe, so manches tapfere Sparter Fußblut. Gefangen, ach, in Weh und Schmerz, und dennoch hoffet unser Herz. Spartakus lebt, Spartakus sieht, frisch auf zum Kampf, Genoss, verzage nicht. Parmesan und Partisan. Relativ unzerrieben. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und nochmal herzliche Grüße, völlig unzusammenhangslos, zu Arno Funke. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, das letzte könnt ihr vergessen. Ruft einfach hier an. Die Leitungen sind zwar im Moment voll, aber ich denke, es ist ein Akt der Fairness, auch wenn die Leitungen voll sind, die Telefonnummer hin und wieder durchzusagen. Wir leben ja im Zeitalter der Wahlwiederholung. Wen haben wir denn da jetzt ungefähr? Hallo? Ja, hallo, hier ist Andreas. Tag, Andreas. Hallo, warte, ich muss das Radio kurz mal etwas leise drehen, das heißt, glaube ich, eine Rückkopplung drauf. Ja, hast du jetzt schon eine Weile zugehört? Ja, ich höre euch schon die ganze Zeit, ja? Und versuche die ganze Zeit schon mit dem Telefon. Ist eigentlich geil, wenn so Musik drunter läuft? Ach, macht das irgendwie modernen Eindruck ein bisschen? Also ich weiß nicht, ich höre eigentlich relativ wenig drauf, weil ich höre eigentlich nur auf das, was die Leute eigentlich erzählen. Also die Musik kriege ich dann irgendwann nicht mehr. Aber gibt es nicht irgendwie so ein tolles Feeling, so ein Drive? Ja, und rettet, sagen wir mal, so ein Thema wie früher vielleicht ein bisschen vor so heilloser Nostalgie? Ich meine, ich denke mir immer was dabei, wenn ich was, also nicht immer denke ich mir was, wenn ich was mache, aber manchmal denke ich mir schon was dabei. Das ist ein Fall, wo ich mir was dabei gedacht habe. Ach, ich weiß nicht, ob... Okay, ist an dir vorbei, ja, muss nicht sein. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Andreas? Andreas? Ja? War das jetzt ein Angebot oder ist das wirklich dein Name? Weil du hast jetzt ein Fragezeichen, die Stimme hing hinten so hoch. Nein, in Frage. Das ist wirklich mein Name. Andreas? Ja. Tag, Andreas. Hallo, Kurt. Wie alt bist du? Ich bin 22. 22, von wo aus rufst du an? Ich rufe von Berlin-Steglitz aus. Von Berlin-Steglitz, da hast du ja noch nicht allzu viel Vergangenheit, oder? Mit 22? Mit 22, also ich komme aus neuen Bundesländern. Ich wohne jetzt hier nur zum Studium. Ach, Vergangenheit? Ey, sag Osten, ey, neue Bundesländer klingt so bescheuert. So neu sind die ja nicht, oder? Ja, sag mal so, sie sind hinzugekommen, also ob sie nur neu sind. Ey, das sind ja tausend alte Kulturlandschaften. Tacitus. Ja, und er hat sie nicht neue Bundesländer genannt. Ja, von mir aus nennt es Land Brandenburg, oder? Von wo kommst du denn da? Ich komme aus südlich von Jüterbock. Südlich von Jüterbock. Oh, da hat sie ja jede Menge Russen gehabt, wa? Ja, na gut, die habe ich in den letzten paar Jahren nur noch erlebt. Also ich kam eigentlich aus einem Görlitzer Raum. Hm. Bin 86 umgezogen und habe dann noch 2 Jahre da. Was heißt denn umgezogen? Umgezogen oder im Westen eher? Umgezogen innerhalb der DDR. Ah ja. Ja. Innerhalb der neuen Bundesländer. Heutzutage ja. Ja, ja, ist klar. Ja, also früher. Was ist, ist früher für dich ein Problem oder irgendwie ein interessanter Punkt? Wo du manchmal denkst, Mensch, früher? Man denkt öfters drüber nach, es wäre schlimm, wenn früher geblieben wäre. Also sprich, wenn es nach 89 nicht die Wende gekommen wäre, sondern wenn es so weitergegangen wäre. Früher war ja mit, da warst du 17, als es früher zu Ende, früher ja, aufgehört hat. Richtig, ja. Ja. Und im Endeffekt wenig Perspektive. Als 17 ja schon keine Perspektive. Ja, weil keine FDJ, Papa einen falschen Job und keine Jugendweihe, das sind Bomben Aussichten. Was hat denn dein Papa für einen Job gehabt? Mein Vater ist Pfarrer. Ah ja. Und? Aber da hat man doch, das hat sich doch weitervererbt eigentlich, oder nicht? Ob sich das wie weitervererbt? Also na, dass man dann auch die Pfarre übernimmt. Also ich hätte dann zu DDR-Zeiten wohl auch ein Theologiestudium gemacht und auch wäre wohl auch Pfarrer geworden, ja. Und das waren aber nicht so Aussichten, die dich übermäßig glücklich gestimmt haben? Irgendwo nicht. Also das ist schon richtig. Also einerseits, es war wohl die Möglichkeit, sich am wenigsten anzupassen. Ja. Und doch relativ abgesichert zu sein. Also abgesichert. So inselmäßig gewissermaßen. Es ist wäre natürlich eine gewisse Insel gewesen, das ist ja richtig. Andererseits war ich doch nur irgendwo eine Möglichkeit, sich möglichst wenig zu verbiegen. Und doch noch ein bisschen so auch in Draht. Zu den normalen Leuten und den Leuten auf der Straße zu haben und die einem dann vielleicht doch noch abnehmen, dass man es ehrlich meint, obwohl wir wissen heutzutage natürlich, dass trotzdem viele Kollegen meines Vaters auch für die Firma, also für die Stasi gearbeitet haben, ja? Ja. Oder vielleicht für andere Leute, ja, aber trotzdem hätte noch die Möglichkeit gehabt, glaube ich, einen relativ direkten Draht zu haben und das ehrlich rüberzubringen und doch wirklich vieles von dem zu machen, was man auch damals schon gewollt hat, also vielleicht nicht so unbedingt zu Ende, sondern einfach etwas ehrlicheren Umgang der Leute miteinander und vielleicht die kleinen Möglichkeiten halt zu öffnen. Ne? Welche Rolle hat eine Kirche für dich gespielt in der DDR? Ach, ja, also mach mal so ganz konkret, war jetzt eine etwas allgemeinere Frage. Dein Vater ist Pfarrer und hat den Schlüssel zu einer Kirche. Richtig. Ja, wie viele Kirchen hast du jetzt, also war ja ein Umzug, wie viele Kirchen hast du so erlebt als zweite zu Hause? Also ich habe im Endeffekt zwei erlebt. Also Kirchen von Häusern her gab es immer mehr. Mein Vater hat immer mehrere Pfarrstellen, also mehrere Gemeinden immer gehabt. Ja. Und gab es so Kirchen, mit denen du besondere Erinnerungen verbindest? Ja, eigentlich interessanterweise immer eigentlich nicht mit den Kirchen, wo mein Vater beschäftigt war, sondern meistens mit den Nachbarkirchen, wo es dann Jugendarbeit und so weiter gab. Das ist klar, wenn man Jugendlicher ist, dann sucht man ja nicht unmittelbar so die Nähe seines Vaters. Richtig, das ist richtig. Ja. Welche Kirchen waren das dann? Nennt mal ihn oder zwei. Zum Beispiel in Niewski oder in Görlitz. Also Niewski, die sogenannte Rote Kirche. Ist das eine schöne Kirche? Es ist eine Kirche so kurz vor 1900 gebaut, aus roten Steinen hochgezogen. Also richtig, wie man sich, mit richtig schön verklinkert, ja. Ja. Und da gab es sehr viele interessante Begegnungen und Kreisjugendtage etc., wo man viel Arbeit reingestopft hat, die irrsinnig Spaß gemacht hat. Und gut, wie alt war ich damals? 14, 15 rum, ne? Hat man schon eine ganze Masse mitgemacht, es hat Spaß gemacht, wo man auch unabhängig war und nicht natürlich immer am hinten mit meinem Vater das im Endeffekt dann bereden musste, sondern man doch eine relativ unabhängige Sache gemacht hat. Ne? Gibt es so Sachen, die du von denen du sagen kannst, dass du sie da gelernt hast und nur da lernen konntest und vielleicht auch nur da im Osten, also in der DDR, in der Kirche in der DDR? Ja, sicherlich, also doch irgendwo seinen eigenen Kopf zu behalten. Also ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, heute schwer. Also ich habe es damals nun durch die Situation auch lernen müssen, doch oftmals ein Einzelgänger zu sein, ja? Hm. Also einer zu sein, der so ein bisschen vom damals normalen, sagen wir mal, absticht oder gezwungenermaßen etwas andere Wege gehen musste. Und ich denke schon, dass dieses Anderssein zum Teil, also nicht unbedingt in Arroganz oder so ausgeartet ist. Ich weiß nicht, wie man das heute lernen würde, ob man das heute noch so lernen würde, also das bringt mir jetzt auch eine ganze Masse. Was bedeutet eine Kirche heute für dich? Oder sagen wir mal, gibt es heute auch so eine Kirche wie die Rote in Niewski, also als du 14 warst? Du warst 14 und die Rote Kirche in Niewski und ihr habt zusammengehört. Heute bist du 22. wie heißt denn die Kirche heute? Ja, die Frage muss ich eigentlich mit Nein beantworten. Also das gibt's eigentlich nicht mehr. Weil es hat damals so, sagen wir mal, diese Kirche als Raum, in den viele Leute kamen, mit denen du sofort einen Draht gefunden hast, ja? Die vielleicht eine ähnliche Situation oder die auch in, so kleine Dinge und die sich einfach wohlgefühlt haben da drin, ja? Und jetzt ist es viel schwerer, an solche Leute ranzukommen und auch selbst was zu machen. Ich habe es auch viel schwerer, mich in dieser Hinsicht dazu motivieren. Also von daher... Das heißt, da tritt jetzt quasi einen Punkt für dich ein, wo du dann auch so Ostnostalgie reproduzieren könntest. Man könnte, das tue ich allerdings nicht. Also ich meine das jetzt nicht böse, sondern nein, wo du sagst, das hat damals, das hat so eine Intensität gehabt, die jetzt irgendwie... Also diese Intensität in dieser Form, die gibt es für mich jetzt nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Wie hat denn der Bruch 89 für dich ausgesehen? War das ein wirklicher Bruch oder du hast es eher als Befreiung beschrieben? Ja, also man hat ja nun natürlich, also nicht, dass man es vorausgesehen hat, man hat natürlich 89 im Sommer noch geglaubt, na gut, man hat zwar gesehen, was Ungarn und so weiter passiert, aber man hat dann nur gemerkt, es wird immer schneller und rasend schneller und hat dann irgendwann im Dezember angefangen zu begreifen, wohin der Laden eigentlich läuft, also was sich eigentlich daraus ergibt. Und dieser Bruch, gut, ich war damals ein Lehrer, habe damals Elektriker gelernt und habe dann die Lehre zwar noch zu Ende gemacht, aber nicht mehr richtig motiviert dafür, dann Abi gemacht und so weiter, also alles schon im Kopf gehabt, ja. Abi machen und studieren und das war dann im Endeffekt, das ging alles so rasend schnell, das ging bei mir ähnlich schnell, ja. Und von daher ist eine Zeit, wo ich jetzt recht oft nachdenke, eigentlich, was damals war, Tagebuch geschrieben und so weiter. Liest du manchmal deine alten Tagebücher? Ja, also unwahrscheinlich gern. Also und verstehst du die Sprache oder die Gedankengänge, die du daran liest? Also verstehen zum Teil nicht mehr. Zum Teil muss ich dann schon andere Dinge und denke danach, und wie war denn das und warum und frage dann Freunde, die mich von der Zeit von damals kennen. Aber bei vielen, man ärgert sich bei vielen Dingen, warum hast du das und das nicht aufgeschrieben, ja? Also warum ihnen das dann da einfällt, warum hast du das nicht aufgeschrieben? Vielleicht viel wichtiger ist das, was du jetzt geschrieben hast. Was machst du heute? Ich studiere jetzt Jura. Ja, in der Hoffnung, irgendwann Rechtsanwalt zu werden. Oder eher Richter oder Staatsanwalt? Ja, also ich glaube nicht öffentlicher Dienst. Vielleicht mal Rechtsanwalt, vielleicht mal Richtung Wirtschaft oder Richtung Politik. Ja. Aber das ist von anderen Dingen abhängig. Wenn du jetzt, bist du so politisch interessiert? Sehr interessiert und auch engagiert, ja. Und guckst du Fernsehen und liest du rum? Hab derzeit keinen Fernseher da, also gucke selten Fernsehen, aber lese viel Zeitung und Zeitschriften. Und sehr interessiert, ja, und arbeite auch aktiv mit und so weiter. Man kriegt eine ganze Masse mit und interessiert sich dafür. Wie ist es, wenn du jetzt, sagen wir mal, so Berichte über DDR liest und die vergleichst mit dem, was du damals erlebt hast oder mit deinen Erfahrungen einfach? Ja, also Berichte, das ist sehr unterschiedlich. Ja, oder so Analysen oder irgendwie historische Zeug. Also Analysen, vielfach teile ich sie doch. Also gerade viele Dinge, also wenn es darum geht, eigentlich, wie hat das System funktioniert? Wie weit man das analysieren kann? Okay, wie hat das System funktioniert? Also es kommt natürlich darauf an, wo man es liest. Also wenn man zum Beispiel im Spiegel manchmal liest, relativ oberflächlich oder so. Ja. Aber in anderen, noch mehr politisch ausgerichteten Zeitschriften, die es auch gibt, oder so Parlamentsbeilage und so weiter, muss man auch sagen, Analysen, die nicht über den Kamm scheren und nicht platt bügeln, sondern durchaus auch mal Dinge zeigen, warum hat das DDR so funktioniert und das doch viele Dinge gegeben hat, die man einfach damals auch als nicht so schlecht angesehen hat, aber die natürlich im Gesamtsystem, wo man sich dann Fragen stellen muss und wo man im Gesamtsystem dann vielleicht eine ganz andere Rolle gespielt hat, als man selbst wahrgenommen hat, ja? Wenn ich vorhin von Vergangenheitsvernichtung gesprochen habe, wäre das zum Punkt, mit dem du was anfangen kannst, ein Begriff? Ach, Vergangenheitsvernichtung. Eigentlich muss ich ehrlich gesagt, ich kann relativ wenig damit anfangen. Also sicherlich jede Zukunft. Oder hey, hättest du aber gleich damit anfangen können und sagen, guck mal, du redest scheiße. Jede Gegenwart hat irgendwo an sich, dass er doch eine Vergangenheit irgendwo doch zu gewissen Teilen verdrängt und auch eine damals existente Vergangenheit irgendwie doch verändert, also in der Zukunft macht. Und natürlich durch diesen Bruch, oder die Wende 89, ist natürlich rasend schnell und rasend viel verdrängt worden. Von daher kannst du das natürlich durchaus als Vernichtung oder Umwälzung bezeichnen, aber vernichten soll sie nicht, denn die Vergangenheit wird sicherlich für jeden also weiter existieren, außer man verdrängt. Ja, sie ist natürlich schon da und sagen wir mal, ein gewisses Maß an Verdrängung und Vergessen oder sowas ist, glaube ich, auch heilsam und natürlich und notwendig. Aber die Frage ist, ist es jetzt einfach, sag mal, diese Entfernung zur Vergangenheit, hat die jetzt einfach mit dieser enormen Beschleunigung zu tun, die 89 eingesetzt hat? Oder hat die vielleicht auch wirklich damit zu tun, dass es also auch eine massenhaft so eine Entlastung ist? Also, dass auch Biografien, Vergangenheit weggeworfen wird? Es war so eine ganz komische Erfahrung, 89, ich weiß nicht, wie dir ging, in Görlitz oder wo du da gelebt hast. Man ist so durch die Straßen gegangen. Und da war permanente Rümpelaktion. Also die gab's ja im Osten immer irgendwie alle Vierteljahre, war da irgendwie Rümpelaktion, da haben die Leute da ihren Dreck auf die Straße gestellt und dann wurde irgendwie von der Müllabfuhr abgeholt. Ja. Und dann 89, ohne dass noch irgendwie angesagt wurde, jetzt ist hier Rümpelaktion oder dass irgendjemand nur abgeholt hätte, standen dann massenhaft Schrankwände, Sofas, Betten, Schränke, Musikton, Radios, Fernseher irgendwie auf den Straßen. Und ich dachte, was passiert da eigentlich? Und dachte, gut, okay, das sieht man, da werden irgendwie Möbel ausgewechselt, das ist okay, aber was passiert mit den Sachen, die man nicht sieht? Oder ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da irgendwie neben den Schränken und neben den Couchen irgendwie noch andere Sachen lagen, die man nicht so ohne weiteres gesehen hat. Ich glaube, es haben aber auch viele Leute damals einen Fehler gemacht, die haben gedacht, es geht schnell und haben gedacht, sie müssen irgendwie der Sache noch zuvorkommen und möglichst viel von ihrer eigenen Vergangenheit vielleicht abgeben oder möglichst verschwinden lassen, ja? Im Sinne so, es könnte nachteilig sein, auch man hat vielleicht auch viele unangenehme Erinnerungen gehabt und man wollte vielleicht möglichst schnell das neue System als seins darstellen können, ja? Also ja. Man hat ja, sagen wir mal, spätestens ab Dezember, im Januar doch sehen können, wo es hinläuft, ja? Mhm. Und vielleicht viele Leute wollten es einfach abstreifen. Es gibt viele angenehme Erinnerungen, aber ich glaube, viele werden einfach so sich wenig Gedanken drum gemacht haben. Also so, sagen wir mal, ist so eine Art Gott gegeben, ja, also es ist nicht veränderbar gewesen, die 40 Jahre, es hat ja niemand richtig dran geglaubt, ne, dass man es verändern kann. Mhm. Und vielleicht haben dann viele Leute damals das Eindruck gehabt, man müsste unbedingt was wegwerfen und noch schneller das Ganze machen. Also das ist sicherlich nicht richtig, also die Vergangenheit, also im Sinne von wegwerfen ist schlimm, also man muss über seine Vergangenheit nachdenken und so kritisch werden. Also ich meine, ich habe sicherlich auch viele Fehler gemacht. Also ich habe jetzt vielleicht das Glück irgendwo gehabt, dass mein Vater nun den Beruf hatte und ich dadurch die und die Erziehung hatte und dadurch das und das erfahren habe und so weiter, ja. Aber das macht mich nicht besser und das macht mich nicht schlechter. Könntest du dir eine andere Biografie vorstellen? Aus einem anderen Elternhaus heraus? Aber natürlich, also ich bin mir ganz sicher, dass gerade der Beruf oder die Tätigkeit meines Vaters mich in einer ganz entscheidenden Weise geprägt hat, in die Richtung angenommen, mein Vater wäre, sagen wir mal, Ingenieur in der Wasserwirtschaft oder so gewesen und meine Mutter irgendwo Sekretärin, dann wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden. Also wäre ich, weiß nicht, ein anderer Mensch, aber zumindest eine andere Biografie, die dann vielleicht heißt, FJ etc. Ich hätte vielleicht ein Studium gemacht, wäre vielleicht 3 Jahre zu Felix Jadzinski oder so gegangen, hätte mir alles passieren können. Also das ist ja nun so ausgeschlossen nicht. Ne? Ja, bitte so als Jugendlicher für dich auch so Konflikte, dass du manchmal doch ganz gerne in der FDJ gewesen wärst? Natürlich, die gab's. Also die gab's schon allein in den Momenten, wo angenommen der Pionier nach 8 Meter, wo es einen wirklich mal interessiert hat, ohne einen stattfand. Ja. Ja. Bei einerseits, man war sich dann ab einem gewissen Alter, sagen wir mal so ab 10, 11, war man sich auch klar, da gehst du nicht hin, ja, aus den Gründen. Das hat auch eingesehen, ja. Auch meine Überzeugung. Aber es gab natürlich manchmal Dinge, wo du nicht dabei sein konntest oder wo sich geärgert hat, oder weil es dann Konflikte in der Klasse gab, dann die durchaus auch so zu größeren Streitereien ausarteten oder wenn der Schuldirektor einen so ziemlich manchmal halt blass hingestellt, also mal so ziemlich Sohle in Ecke gestellt, durch irgendwelche Äußerungen, ja, gab's alles. Ich meine, das hat man geschluckt oder man hat dann halt dem Vater erzählt und da ist dann was gemacht worden. Der Bischof und so hat alle solche Fälle gegeben, ich meine auch bei mir. Man hat sich schon manchmal sehr oft den Augenblick gewünscht, dann sag mal, warum könnte es nicht anders sein, ja? Und warum könnte man da nicht mitmachen? Das war alles gewesen, aber trotzdem so, die Grundüberzeugung war schon, du machst da irgendwie nicht mit. Also ab einem gewissen Alter hatte ich die auch dann selbst übernommen, ja? Aber die Augenblicke hat es wie gesagt gegeben. Ne? Okay, Andreas, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, ne? Ciao. Tschüss. Hallo, wer bist du da? Hallo, hier ist Tanja. Tag, Tanja. Was mich verblüfft an Vergangenheitsbestätigung oder so, ist, wie verschieden die Leute das sehen. Also nimm 3 Leute mit ähnlichen Biografien, jetzt sagen wir mal wie ich, 76 geboren, in Berlin-Weißensee groß geworden. Das sind wahnsinnige Unterschiede, ne? Also, das hat nicht nur mit dem Elternhaus was zu tun, sondern einfach, ja, wie man halt geworden ist, ne? Also da gibt es ja, sagen wir mal, einige, die sagen, ja, das war früher schon alles völlig scheiße und stellen sich hin und sagen, es war alles schlecht. Dann gibt es Leute, die verklären die ganze Sache. Gibt es ja auch schon in meinem Alter. Ja, und dann gibt es halt einfach Leute, die sagen, okay, kann mit der Zeit, mit der ich da gelebt habe, leben ist ein Teil meiner Geschichte. Es ist okay und ich bin froh, dass ich das so erlebt habe und dass ich die Chance hatte, sagen wir mal, Ossi zu sein. Weil ein Wessi kann man ganz leicht werden, indem man einfach in den Westen zieht und sagt, okay, ich fange nochmal ganz von vorne an. Ein Wessi kann nie ein Ossi werden, das geht nicht. Ja, der Zug ist abgefahren, das stimmt. Hätten sich früher denken müssen. Wo bewahrst du deine Vergangenheit auf, Tanja? Im Bettkasten. Im Bettkasten? Ja, das ist jetzt mach mal auf dem Bettkasten. Was liegt da drin? Das sind so Kleinigkeiten wie, da ist meine FDJ-Bluse drin, da ist ein Pionierausweis drin. Ja, so halt einfach so Relikte aus der Kindheit, die nicht vielleicht unbedingt typisch DDR waren. Das sind auch einige Gegenstände. Wobei so FDJ-Hemd war nicht so untypisch, ne? Naja, ich meine jetzt nicht nur, also ja, ist klar. Jetzt auf die große Masse dieser Gegenstände. Nee, da sind halt auch irgendwie so, Dinge, die man sich aufgehoben hat, ne? Ja, nehmen wir an, du machst jetzt den Bettkasten auf, holst die FDJ-Bluse raus. Was passiert denn dann? Naja, da passiert nicht viel, weil ich halt nur 4 Monate in der FDJ war, also nicht so die Erfahrung mit der FDJ habe. Mhm. Also, ich war allerdings sehr traurig, als ich mitgekriegt habe, wie schnell das dann alles vorbeiging, ne? Weil ich war jemand, der sehr, sehr an den Staat geglaubt hat, ne? Also an das, dass der Mensch gut ist und dass es klappt, dass alle Leute friedlich miteinander zusammenleben können. Und für mich war es 89 ein großer Schock, dass das halt einfach doch nicht so einfach ist. Da warst du 14? 13. 13. Und jetzt hast du ja 5 Jahre Zeit gehabt, irgendwie dir eine Menge Gedanken über DDR zu machen, viel zu lesen, viel auch andere Realität mitzukriegen, die so ein bisschen, sagen wir, den Schulhofzaun überschreitet. Wie kriegst du sowas zusammen? Also sagen wir, das heutige Wissen und die damaligen Erfahrungen oder damaligen Erinnerungen. Ich weiß jetzt, dass ich relativ naiv war, was Menschen überhaupt, also bei mich hat Sozialismus nicht unbedingt von der Warte her gesagt, Fahnenappelle und Partei und so. Also was mich fasziniert hatte, war eigentlich der Gedanke, dass Menschen Brüder sein können. Also die Idee des Kommunismus. Das war was, woran ich geglaubt habe. Das ja aber mit 14 ist es ja dann eher religiös strukturiert. Ja, aber ich habe halt einfach grundlegend dran geglaubt. Ja. Für mich war das eine unumstößliche Tatsache, dass irgendwann die Menschen so weit sind, dass sie so leben können. Inzwischen, sage ich mal, habe ich den Beruf Verkäuferin gelernt und weiß, dass das nie möglich sein wird. Also aus deinen Erfahrungen als Verkäuferin? Ja, auch den. Also geht einfach nicht. Dazu ist der Mensch einfach nicht strukturiert genug. Wobei, der ist ja doch extrem wandlungsfähig. Also da finde ich, denke ich, sind ja die letzten 5 Jahre auch ein wunderbares Beispiel dafür. Glaube ich nicht, dass der Mensch sich so sehr verändert. Also er ändert seine Meinung oft. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er, sagen wir mal, nimm zum Beispiel die Zeiten der Inquisition. Damals wurden wahnsinnig viele Frauen verbrannt, ne, weil man gesagt hat, das sind Hexen. Ja. Was Ähnliches macht man ja heute mit Leuten, die in der Partei waren, die in der Stadtsicherheit waren, die oder an die Leute, die an den Staat geglaubt haben. Womit ich jetzt auf keine Persönlichkeiten anspreche. Das ist ein bisschen grober Keil irgendwie, wa? Also Inquisition trifft es wirklich nicht unmittelbar. Nein, aber das ist eine gewisse ich meine jetzt die Inkonsequenz, dass man sagt, dass die Leute sind schlecht. Man hat ja damals auch von den... Naja, irgendwie muss man ja schon mit der Vergangenheit umgehen, wa? Also auch, gerade wenn es, sagen wir, eine nicht so unproblematische Vergangenheit ist. Also ich meine, man kann ja DDR, man kann die versuchen, aber man kann sie ja sicher nicht hundertprozentig irgendwie auf den guten Willen oder die gute Idee reduzieren. Nee, sicherlich. Sondern ist ja schon immer noch die Möglichkeit, irgendwann mal, wobei ich immer einklagen würde, dass man versucht, erstmal Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, aber dann schon doch irgendwie Schuldfragen zu stellen oder zu fragen, was macht man mit Leuten oder was macht man mit Situationen oder mit historischen Zusammenhängen. Ich glaube, man macht es doch zum Teil viel zu schwer, indem man sagt, ich muss das alles klären. Also es ist halt ein Teil, man muss darüber reden und man muss sich versuchen zu verstehen, aber letztendlich muss man es nicht entschuldigen, was damals passiert ist, weil es war einfach so. Also sofern keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Also wo jetzt, dass es ja halt Gefängnisse gab, in denen es nicht ganz sauber zugegangen ist und dass es halt viel Scheiße war, was war, sozusagen, bestreite ich ja nicht. Okay, Tanja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ne? Ciao. Tschüss. Jetzt kommt zum Punkt, das habe ich mir vorgenommen. Es gibt immer so Überlegungen, was den Sprechfunk betrifft, dass die Musik nicht so lang sein kann. Das ist ja ein Talkradio und das ist ja Entertainment und taritara, taritara. Jetzt kommt ein Stück, das 16 Minuten lang. Und ich spiele es eigentlich aus dem Grunde, weil ich denke, dass es schon sehr intensiv mit dem heutigen Thema zu tun hat, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit mir zu tun hat. Ich kenne diese Musik, die ist jetzt vor einem Jahr ungefähr auf CD erschienen, schon ein Stück länger, kann mich erinnern, die schon so Walkman-mäßig im Osten noch gehört zu haben und manchmal ein bisschen berauscht zu sein, ist ein Stück von Heiner Müller, die Wolokolamska Chaussee, der fünfte Teil, der heißt der Findling, in einer Vertonung von Heiner Goebbels, der hat die Musik gemacht und schönes ist irgendwie so ein Müller-Text, der dann eher Hip-Hop-mäßig zelebriert wird von, ich glaube, so einer Frankfurter Combo, We Were the Crown heißen die. Das ist schon so eine komische Differenz und dann hört sich so ein Text oder was hier textmäßig zu hören ist, heute, 5 Jahre nach 89, auch ein bisschen anders an und hat vielleicht was zu tun mit dem Thema, über das wir reden. Beschreibt einfach so einen Konflikt in der DDR, einen Generationskonflikt und ein politischer Konflikt, auf den es, glaube ich, nicht so einfach eine Antwort gibt. Und was ich jetzt damit verbinden würde, wenn ich diese Musik spiele, an Hoffnung, ist einfach die, dass man sich das anhört und versucht, in diese Konflikte irgendwie einzusteigen oder die zur Kenntnis zu nehmen, ohne dass das irgendwas erklären kann. Die Stärke ist sowieso, wenn man hinterher nicht genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Ein Text von Heiner Müller aus der Wolokolamska Chaussee, der fünfte Teil in einer Vermusizierung von Heiner Goebbels. Das Ganze gibt's in so einem, das würde ich wirklich sehr empfehlen, in so einem Dreier-CD-Paket. Ich weiß, das ist nicht ganz billig, aber es ist schon bemerkenswerte große Kunst, die aber gleichzeitig war, ist bei ECM. Wollock, Wollock, Wollock, Wollock, Wollock, Wollock, Wollock, Teil 5, der Findling. Er saß mir gegenüber in der Sprechzeit, meine 5 Jahre lang im Zuchthaus Bautzen. Er predigte mit Marx und Engels zum für sein Arbeiterparadies. Ich sah, wie seine Lippen sich bewegten und zwischen den Zähnen seine Zunge, Schweiß auf seiner Stirn, wenn er in Fahrt kam, Tränen. Und was er sagte, war wie nicht gesagt in meinem Umzug von Berlin nach Bautzen. In einer nicht vergessenen Sommernacht im Jahr der Panzer 1968. Sagte ich kein Wort und keine Silbe seine Sprechzeit lang, aber ich tat ihm den Gefallen und kassierte die Geschenke und sein Rücken war krummer jedes Mal, wenn er zurückging in seine Hölle, die sein Paradies war. Und ich durfte zurück in meine Zelle, dort lernte ich, was man zum Leben braucht. Glas fressen oder klingen kaum, zum Beispiel setzt die Gefängnisordnung außer Kraft. Mein zweiter Umzug war mit Brief und Siegel. Mit willst du wirklich weißt, was du tust? Hier hast du Wohnung, Arbeit, Sicherheit. Dort gilt der Mensch nicht, nur das Kapital. Mit meinen Wunden, die aufplatzen, wieder und wieder, wenn sie nur mit Fingern zeigen auf meine Narben. Jetzt! In West-Berlin, Halbstadt der Alten und der neuen Witwen. Leichen im Keller und Geld auf der Bank. Leichen mit Davidstern in Braun, in Feldschrau, zerbrochen von Metall, zerkocht in Panzern, Rauch aus dem Schornsteinstaub im Boxenteppich. Denkmal in Plötzensee am Fleischerhaken, verschwundene Tafel am Landwehrkanal. Der Schornsteinrauch. Das jüngste Grab bewohnt der Kindertraum von einem Sozialismus ohne Panzer. Räumen Sie den Unterstand! Räumen Sie den Unterstand!

Jetzt hat er hier 3 Jahre am Sprechfunk so rumlaboriert und dilettiert, jetzt werden wir Profis und darum hat er sich endlich mal selber einen Trailer gebaut. Der ist leider noch relativ unvollständig. Das heißt, ich muss am Ende dann doch nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Wenn ihr ihm jetzt zu wirklicher Professionalität verhelfen wolltet, dann könntet ihr euch, wenn ihr euch nachher an den halbautomatischen Anrufbeantworter wendet, ihm nochmal die Nummer aufs Band sagen und dann könnte er sie hier in seinen Trailer, der jetzt folgt, einbauen. Kuttner, ich habe eine Frage. Wie ist denn die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Ja, wer eine Frage hat, soll hier direkt anrufen. Die, die nicht direkt anrufen und sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden wollen, die sollten die 721 39 47 in Potsdam wählen. 721 39 47 und für alle Nicht-Potsdamer ist die Vorwahl von Potsdam 0331 und wir telefonieren jetzt hier ein bisschen weiter. Das Thema... Ja, tut mir leid. Hier sitzt ein Mensch und keine Maschine. Thema ist immer noch früher und was man mit diesem ganzen komischen Frühjahr überhaupt anfangen kann. Hallo, wer bist denn du? Wie? Harry. Harry, du bist aber extrem weit weg. Nö, gleich nebenan. Gleich nebenan, echt? Ja, blödes Fell. Ja, je näher die Anrufer sind, umso schlechter sind sie zu verstehen. Vielleicht solltest du einfach rüberkommen, dann können wir uns direkt unterhalten. Na, was, einen Moment, komme ich vorbei. Ja, wie lange braucht man von Ludwigsfelde hierher? 20 Minuten. Na, da könntest du echt fast noch kommen. Ja. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt hast du doch schon so ein oder zwei getrunken, wa? Und wir Brandenburger, wie man immer auf diesen wunderbaren blauen Plakaten lesen kann, wollen ja ordentlich Auto fahren und darum machen wir das jetzt nicht. Genau. Wie alt bist du, Harry? So alt wie du. Hey, hey, hey, gib nicht so an, so alt sind wir ja. Und dabei so jung geblieben. Hey, dann hast du ja auch schon jede Menge Vergangenheit und jede Menge früher. Und jede Menge Zeug, von dem man nicht genau weiß, was man überhaupt noch damit anfangen soll. In einer schönen neuen Welt. Naja, was heißt nicht weiß mit an. Tanja hatte einen Bettkasten. Wo warst du denn in der Vergangenheit auf dem Fotoalbum? An verschiedenen Orten. Ja, welche sind das? Garage zum Beispiel. In der Garage, echt? Ja, doch. Und, was ist da so? Alte Zeitungen. Die Briefe von der Armee an die Verlobte. Nee. Aber so alte Zeitungen und sowas zum Beispiel. Aber gut weggeschlossen. Ich hoffe doch. So, dass man keinen Schreck kriegen muss, wenn man in die Garage geht. Nee, da. Nee. Und hast du auch eine neue Zeitung? Neue Zeitung habe ich auch. Hast du eine abonniert? Ja. Und die liest du häufig? Nur jeden Tag, ja. Ja. Abonniert ist ja der Sinn und Zweck, dass man sie jeden Tag liest. Naja, andere Leute, die sagen sich, die haben einen Ofen und irgendwie müssen die Kohlen ankriegen. Ja, und wenn es dann noch eine Bohrmaschine dazu gibt, dann ist das prima. Nee, lese ich jeden Tag. Ja. War denn für dich 89, also es war ja eine Riesenzäsur, war das für deine Biografie auch eine? Neue, also, neue Frau, neuer Job, neues Auto? Na, neues Auto, ja, deswegen auch die Garage. Nee, aber der Schnitt eigentlich nicht. Nee? Nee, so dass man das... das bis jetzt so rüberkam eigentlich. Aha. Aber ihr habt so einen Schnitt in deinem Leben, wo du, sagen wir mal, so eine Grenze ziehen könntest und sagen könntest, das alles war früher und da fängt jetzt heute an? Nicht so als geradliniger Schnitt. Das heißt, du bist irgendwie so ganz eher unbeschadet, locker, ruhig über die Wände gekommen? Ja. Na, es ist so, man hat Freunde mit rüber gerettet, man hat nicht unbedingt mit allen Schluss gemacht, was vorher war. Und das heißt jetzt zum Beispiel, die Gedächtnis deiner Freunde ist auch ein Ort für früher. Ja. Ja? Hm? Der Bernstein, in dem deine kleinen Fliegen da gefangen sind. Ja, so ungefähr. Ja. Und kommen die denn manchmal noch raus aus dem Bernstein? Ja, doch. Wie viel Bier muss man getrunken haben, um locker über die Vergangenheit reden zu können? Gar nicht. Da trifft man sich dann manchmal einfach so. Da trifft man sich so, wir fahren zusammen weg und also. Wie es eigentlich aber das ist ja dann eher so, das ist ja dann eher so die gemütliche Variante von früher, so war so die, ach, weißt du noch damals? Nee, wir reden dann schon auch über heute und was heute so läuft. Ja, und welche sind so die Punkte, die dich am meisten stören oder ärgern oder die dich, sagen wir, besonders unsicher oder rätselhaft oder fragend zurücklassen? Also irgendwelche... Also eigentlich nicht früher? Nee. Das heißt, du hast mit früher eher kein Problem? Nee, eigentlich nicht. Ja. Willst du nächste Woche nochmal anrufen? Hm? Willst du nächste Woche nochmal anrufen? Kommt drauf an, ja. Ja? Nee, aber warum muss man unbedingt Probleme haben? Nö, man muss ja nicht. Nee, wobei ich finde, sagen wir mal, Probleme machen halt irgendwie erst spannend so. Ja, sicher hat man auch Probleme, aber du geht's ja auch heute überwiegend darum, dass man bestimmte Probleme auch verdrängt. Und welche verdrängst du? Ja, welche verdräng ich? Ja, frag mich nicht. Na, bis jetzt lief es ganz gut, dass du die Leute gefragt hast. Ja, ich soll weiterfragen, meinst du? Ja, ich habe ihm eine Frage gestellt. Welche Probleme ich verdränge? Hm? Das sind Sachen, die heute denn eben absolut keine Rolle mehr spielen, wie zum Beispiel das, was vorhin war mit Fahnenappell und sowas. Das verdrängt man schon. Naja, verdrängen ist ja, sagen wir mal so, eher so eine aktive Leistung, dass man irgendwas wegschiebt. Also wenn es dann erstmal weg ist, ist es weg und dann kann man sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, dass man es verdrängt hat. Aber es gibt ja auch so natürliches Vergessen. Also so waren wir wohl irgendwie so, der Tisch, den man im Kopf hat, der ist irgendwie einen Meter lang und von vorne schiebt sich immer was Neues drin und hinten fällt was runter. Das passiert eben einfach so. Aber dann kann man auch so Sachen so zur Seite links und rechts runterschmeißen. Und jetzt geht's nicht um die Sachen, die so hinten runterfallen, irgendwelche Fahnenappelle, sondern die Sachen, die man schon relativ gut, wenn sie unten sind, dann kann man sich schwer daran erinnern, aber die man dann doch eher so links und rechts runterwirft. Gibt's so Sachen? Bei dir? Eher nicht. Nee. Ruf ich doch nächste Woche wieder an. Rufst du doch nächste Woche wieder an, okay. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du da? Oh, da hat jemand den Mut verlassen. Oder der Mut hat jemanden verlassen. Oder die haben sich beide verlassen. Tag, wer bist denn du? Axel. Wer? Axel. Axel, Tag Axel, von wo rufst du an? Luckenwalde. Luckenwalde? Ja. Und wir sind stolz, dass wir Luckenwalder sind, wa? Aber. Ja, das klingt sehr deutlich aus deiner Stimme heraus. Wie alt bist du, Axel? Oh Gott, 39. Horrido, richtig ein alter Mann, jemand, der viel Vergangenheit hat. Ja. Ja? Ja, klar. Und der damit auch was anzufangen weiß, oder? Ja, natürlich. Ja? Schreibst du einen Roman oder hat? Ich lebe. Du lebst? Ja. Axel, red mal kurz einen Moment weiter, ich muss hier die Tür zumachen, die quatschen draußen so laut. Das hört sich nicht schön an im Radio, ja? Einverstanden? Na klar. Erzähl irgendwas aus Luckenwalde. Wo kann man hin in Luckenwalde so? Oh Gott. Jetzt um die Zeit? Nehmen wir mal an, ich würde sagen, komm Axel, wir gehen und Bier trinken. Wo gehen wir dann hin? Oh, ins irische Pub. Axel? Ja? Könntest du diesen Satz mit dem irischen Pub, sagen wir mal so, über 10 Sekunden strecken, dass ich die Chance habe, zur Tür zu kommen, die zuzuknallen und wieder zurückzukommen? Bin gespannt, ich höre dir zu. Also klar, wenn du mich fragst, wenn du heute noch rumkommst, kann man auch losziehen ins irische Pub. Ich war zwar selber noch nicht drinnen, aber das soll sehr gemütlich sein. Du bist auch eine Vertrauensseele, oder? Natürlich. Du warst selber noch nicht drin, sondern gemütlich sein. Jetzt müssen wir wieder mal zu früher kommen. Ja? Bist du ein Verdränger oder ein Vergesser? Oder beides? Manchmal beides. Aha. Jetzt war das so eine Erklärung. Mhm. Ist schlecht. In der Beziehung beides. Die guten Sachen behält man, die schlechten vergisst man gerne. Welche so schlechten Sachen hast du denn vergessen? Also nicht völlig, denn dass würdest du dir jetzt wahrscheinlich... Dass du zur Armee musstest. Und wie lange warst du bei der Armee? 1,5 Jahre. Und hast du was gelernt, womit man heute noch was anfangen kann? Ja, nicht auffallen, beiseite treten. Hey, das sind ja sehr deutsche Tugenden, ne? Ja. Mit denen kommt man aber ganz gut durch. Heutzutage noch besser. Und was machst du jetzt? Im Augenblick krank, aber sonst arbeite ich. Und aber auch im Kranken nicht auffallen? Nee, so nicht. Das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Aber man muss sich doch ein bisschen anpassen. Mhm. Die haben 40 damit, Jahre und wir haben 40 Jahre, ne? Aber mit der Haltung hast du dich im Osten irgendwie einen Zug durchgeschlagen und damit versuchst du dich jetzt auch heute gut durchzuschlagen. Ja. Ja, denkst du nicht manchmal auch, dass man doch irgendwann mal mit der Faust auf den Tisch schauen müsste und sagen, ihr Idioten und Traritra oder und so was? Ich hab's im alten System versucht, ich hab's im neuen System versucht. Wann hast du das letzte Mal im neuen System versucht? Hm. Sagen wir mal vor 10 Wochen circa. Und wie sah das aus? Hm. Ein bisschen aufgeregt und das hat sich doch nichts geändert. In der Firma? In der Firma, ja. Dem Chef mal die Meinung gesagt? Dem zweiten Chef. Dem zweiten Chef. Und wann war das letzte Mal im Osten? Oder vielleicht das vorletzte Mal? Das letzte Mal im Osten? Hm? Im Sommer 89. Und wie sah das da aus? Was hast du da gemacht? Wo hast du da gearbeitet? Ja, ich bin in so einer Baufirma. Und ich wollte unbedingt in eine EDV-Geschichte reinkommen, damals zu DDR-Zeit, weil mich das ungefähr, oder nicht ungefähr, sondern weil es mich interessiert hat. Und da wurde mir dann eben viele, so damals so üblich war, ja, das ist alles kein Problem. Zwei Anträge ausfüllen, Partei und Kampfgruppe. Und dann habe ich Nein danken gesagt und habe dann meine Meinung dazu geäußert und bin gegangen. Und dann hatte sich mit der EDV erstmal erledigt? Dann hatte sie sich erstmal erledigt, bis September 89. Ja, hat sie es ja nicht so lange erledigt gehabt, oder? Nö, aber auch nicht, weil sie es unbedingt wollten oder weil ich es wollte, sondern weil dann, müsstest du ja wissen, weil damit mal sehr viele Leute gefehlt hatten. Ja. Und bist du immer noch an der EDV interessiert? Ja, natürlich. Und machst du jetzt was mit EDV? Ja. Was machst du denn jetzt? Ich mache Kalkulationen nebenbei noch EDV. Aber mit dem Wissen oder der Ausbildung, die du dann schon im September 89 angefangen hast? Ja und nein, das war private Bildung. Ah ja. Auch privates Geld zu DDR-Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand noch von den Zuhörern einen KC-85-3 kennt, den man sich ja privat für viel Geld kaufen konnte. Ein Computer wahrscheinlich, wa? Ja, ja. Von Robotron, nehme ich an. Von Robotron, ja. Ja, von wem sonst? Ey, der Osten war so übersichtlich, wa? Ja, das muss ich, das stimmt. Das war natürlich auch ganz schön. Man hat gewusst, welche Bücher erscheinen, welche man braucht. Und heute geht man im Laden verschlagen. Ja. Finde ich nicht so schön. Also, du lebst eher aus so einer Kontinuität heraus. Ja, ich mache es. Und sagst, ja, da können die Mauern bauen, Mauern abreißen. Ich interessiere mich für EDV. Nö, so nicht, aber man muss ja immer sehen, man kann ja, ich kann ja nicht heute sagen, DDR ist schön, dann stehe ich ja auch irgendwo blöd rum. Ja, nö. Sagen, das war damals schlecht. Ich habe bisher ja nicht geschimpft drüber. Denn man muss ja immer, man muss ja auch mal immer bedenken, vor allem die älter sind, was die für eine Kindheit verlebt haben. Doch wenn man so mal heute guckt, eine ruhige Kindheit. Eine gesicherte Kindheit, oder? Ja, ich kenne deine Kindheit jetzt nicht. Okay, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie eine Großstadt war als Kind. Aber wie ist das heute? Kann man ein Kind heute noch abends um 9 oder 10 vielleicht mal über die Straße zu Oma schicken? Kann man es wirklich nicht oder glaubt man nur, dass man es nicht kann? Beides. Ich weiß nicht, in der Berliner Zeitung gestanden hat, hier in der Nähe Umgebung sei am helllichten Tag verschwinden Kinder im Wald. Und werden dann ein paar Stunden später tot aufgefunden. Ha, ich habe den Eindruck, dass es ab und an auch im Osten passiert ist, nur dass es da nicht in Zeitung gestanden ist. Das ist richtig, aber nicht in der Größenordnung. Sagt man wohl davon aus, oder? Ich weiß nicht, ob man nicht so direkte Vergleiche ob jetzt deine Freundin oder Frau, ob du die nachts quer durch Berlin mit der S-Bahn schickst. Also, die ist leider von so einer physischen Beschaffenheit, dass sie irgendwie kaum von mir schicken lässt und ich schon ab und an froh bin, wenn sie, sagen wir mal, um 3 irgendwann doch mal auftaucht. Ja, ist richtig, aber mal sagen, natürlich ist viele Sachen, wird uns eingeredet oder wir denken uns das alles jetzt so schön, aber es hat doch zugenommen, die Kriminalität, oder? Muss ich jetzt mal so fragen. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also man kann nicht alles ins Lachhafte ziehen, also. Und es stimmt, viele Sachen redet man sich ein oder denkt man, aber passieren tun sie doch. Und wie es so vorhin gesagt hat, nicht mehr glauben, was eine Zeitung drin ist. Man muss auch filtern können. Und ich bin eigentlich der Meinung, in der DDR hat man es eigentlich gelernt, zu filtern. Aus Medien. Da haben sie in Zeitung schon selber hinzugefiltert, wa? Ja. Das fehlt einem heute ein bisschen. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, zack. Da hat aber jemand einen Schreck gekriegt. Ja, aber einen gewaltigen. Ja, und schon die schlafen neben dem Telefon. Nein, nein, nein, noch nicht. Nein. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ach, die Stimme kenne ich. Heinz. Ja. Guten Abend, ja, ja. Tag, Heinz, du hast mir auch einen Brief geschrieben. Mhm. Das ist einer der Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe. Ja, der kam auch relativ spät. Ja, ja, deswegen. Also es waren so die allerletzten und die haben mich dann in meiner Armbruchphase erwischt. Und ich habe mir als extremer Rechtshänder natürlich genau den rechten Arm gebrochen. Und hab ja nicht gewusst, wie viel Leben an so einem rechten Arm hängt. Das stimmt also wirklich, ja. Ich dachte die ganze Zeit, ja. Das war dieser blöde Gag. Nein, ich war kurz vor Scheintod. Also 40% haben mir noch von mir noch funktioniert. Ich meine, die Füße spielen nicht so eine Rolle bei mir. Mundwerk schon, aber wenn das Mikrofon zu ist, auch nicht so sehr. Und dann, was macht man mit links? Ja. Nischt. Ja, rauchen konnte ich noch, insofern hing es. Bin nicht ganz verzweifelt. Na, ich warte auf eine Antwort. Schön. Ja, schicke ich dir. Schön. Fein. Ja, wäre nett, wenn du mich etwas fragen könntest, weil ich bin nicht so, weiß nicht, also... Denn, ja, ich habe momentan so viel zu sagen, dass ich nicht so ganz sondieren kann, was jetzt interessant ist und was nicht. Und darum wäre es ganz nett, wenn wirklich ein paar Fragen... Ach, das kriegen wir schon raus. Die hat's einfach erste ernst elementar. Wie alt bist du? Ich bin 21 seit ein paar Wochen. 21? Ach, das ist dann schon immer schwierig über so ein Thema. Wobei, das ist dann vielleicht insofern ganz gut, als dass dann sehr unterschiedliche Erfahrungen gegeneinander stellen. Hm. Wenn du früher denkst, wo fängt früher da bei dir an? Na, Kindheit, würde ich mal sagen. Oder geografisch gesehen? Wo hört früher auf? Oder wo fängt Gegenwart für dich an? Also wo du denkst, so da bin ich jetzt Gegenwart, in der Art und Weise, wie ich jetzt bin, bin ich so seit 2 oder 3 Jahren oder seit 5 oder seit... Gegenwart fängt an vor 3,5 Jahren mit dem Umzug nach Berlin. Wo kommst du her? Saarland. Da gibt's ja auch so einen schönen Satz, der Umzug ist die erste Form gesellschaftlicher Veränderung und sagen wir mal, aus dem Saarland nach Berlin zu ziehen, ist ja wahrscheinlich doch eine ziemlich gravierende Veränderung. Ja. Ja, da geht man ja eigentlich auch über eine Mauer hinweg. Mhm. Ja, also vielleicht nicht so eine ohne Selbstschussanlagen und so, aber doch schon eine Mauer. Mhm. Ja, doch, sehe ich auch so, ja. Das war schon ein ziemlich gravierender Wechsel. Ja, denn das heißt, du verfügst jetzt quasi auch über die Erfahrung von 2 Leben. Ja. Hast du dein ruhiges saarländisches Leben? Sprichst du eigentlich Französisch? Das ist ein altes Klischee, dass jeder Saarländer auch Französisch sprechen muss. Nein, das ist eher von mir so ein Wunsch. Ich wäre gerne in so einer Region groß geworden, wo ich möglicherweise mit 2 Sprachen groß geworden wäre. Ja, ist auch nicht so, dass man da in 2 Sprachen groß wird. Also Französisch ist in der Schule die erste Fremdsprache, aber es ist nicht so, dass man jetzt, also man hört nicht Französisch auf der Straße. Das ist also absurd. Ja, gut. Da muss man dann schon mal rüberfahren. Ja, ach, du hast ja auch eher so einen deutschen Nachnamen, ne? Also nicht La Fontaine. Nee. Ja, schade. Wär nicht schlecht, wenn La Fontaine hier mal anrief. Kann man denn mit so einer Saarland-Biografie in Berlin irgendwas anfangen? Was heißt das anfangen? Ich meine, Kapital... Also ich meine, man wächst natürlich irgendwie so rein. Und aber wenn man erstmal jetzt irgendwie drin ist und jetzt zack, zack, S-Bahn fährt und meinetwegen irgendwelche Kneipen geht und Worms, die Autos rasen vorbei und dann hat man jetzt auf immer Kabelanschluss 25 Fernsehprogramme, dann ist man ja doch vielleicht aus dem Kaff im Saarland psychisch oder moralisch oder intellektuell so disponiert, dass man erstmal damit möglicherweise ja nicht anfangen kann, wenn man dann in so einer völlig fremden Situation ist. So eine Art Scham? Scham vor der Vergangenheit? Nee, nicht Scham, dass man bloß denkt, Mensch, Maja, da hast du 17 Jahre im Saarland gelebt, eine Menge gelernt und was hast du gelernt, kannst alle nicht mit anfangen heute. Nee, so möchte ich eigentlich nicht sagen. Also ich bin eigentlich schon ganz froh, als Kind nicht in der Großstadt aufgewachsen zu sein. Also, Nee, sag mal, dass es eine Sonne und eine schöne Vergangenheit war, ist schon klar. Aber ich versuche das jetzt mal so ins Ostdeutsche zu übersetzen. Gibt's nicht so saarländische Fahnenappelle, wo du dich heute fragst, Gott, was haben wir da eigentlich gemacht oder was soll mir das jetzt? Na, ohne das jetzt im Nachhinein glorifizieren zu wollen, aber ich meine, früher war sowieso alles besser. Aber ich meine, das nö, sehe ich eigentlich nicht. Also ich stehe da auch dazu nach wie vor. Und nee, ich will dir auch nicht einreden. Ich frage bloß, ob es da nicht irgendwie so, also auch eine Distanz zu zu diesem Früher bei dir selbst gibt. Nee, es gibt eher eine Distanz zu dem, was da jetzt abläuft. Dass da momentan, wenn ich da immer runterfahre, und das mache ich alle Vierteljahre mal. Ach, wenn du runterfährst, zu dem, was jetzt da unten abläuft. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt in Berlin der innere Saarländer triumphiert oder empört ist. Ich habe jetzt neulich gehört, dass jetzt in Berlin so eine Art Club der Exilhessen aufgemacht hat. ich möchte also nicht dem Club der Exilsaarländer beitragen, um Gottes Willen. Ah ja. So ist das nun nicht. Nee, aber ich fahre schon ab und an mal runter und also momentan nervt mich das ein bisschen, was da unten so abgeht. Weil da auch nur momentan eine sehr große Borniertheit vorherrscht. Und eine sehr große Naivität, glaube ich auch. In welcher Richtung? In der Richtung, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass sich in der westdeutschen Provinz durch 89 überhaupt nichts geändert hat. Dass da alles genauso weiterläuft wie bisher auch. Und dass auch nicht dass auch nicht die Einsicht dazu da ist, dass ich eventuell was ändern könnte. Und das geht so lange gut, wenn man es in Nachrichten sieht, aber sobald das aufs eigene Leben übergreift, dann reagieren die Leute äußerst gereizt und sagen, na, warum soll ich mich denn umstellen? So nach diesem Motto, und das stört mich ein bisschen. Ja, und wenn du jetzt aber dich selber mal als Landkarte siehst, wo ist denn dann bei dir das Saarland beheimatet? Also jetzt in der Gegenwart, nicht nur die Sonne Vergangenheit, sondern wo bist du an so einem Punkt Saarländer und wehst es selber? Also bornierter Saarländer. Manchmal im Bauch. In welchen Situationen? enthalten die Situationen oft. Ja, das kann ich jetzt nicht so genau, also wann du dann diesen nur auftreten, also es hat damit zu tun, wenn ich Briefe bekomme, Fotos sehe, sowas. Sowas alles, ja. Erinnerungen einfach. Und da taucht das schon ein bisschen auf. Und da taucht auch die Frage auf, manchmal, ob es nicht doch besser gewesen wäre, da geblieben zu werden. Weil ich glaube, dann wäre mein Leben ziemlich anders verlaufen, als es jetzt momentan läuft. Und die Frage wurde aber bisher immer mit Nein beantwortet. Also ich bin schon ganz froh, hier zu sein. Wie wäre dein Leben im Saarland verlaufen? Was machst du jetzt? Ich bin momentan gerade fertig mit Zivildienst. Mhm. Obwohl, das meine ich eigentlich nicht. Also dieses berufliche Werdegang ist ja immer so ein bisschen... Nee, darauf will ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Also ich meine einfach so der tägliche Umgang einfach. Das hat eigentlich nicht vorrangig damit zu tun, dass es jetzt Berlin ist. Das hat damit zu tun, dass es einfach Großstadt ist. Und das wäre, glaube ich, im Saarland, wo ich wirklich im Kaff gewohnt habe. Und Saarbrücken ist nicht mehr als eine mittlere, etwas größere Kleinstadt. Da wäre das, glaube ich, ziemlich anders verlaufen. Also jetzt nicht so in Bezug darauf, was man jetzt beruflich macht oder so. Ich glaube, da hätte ich auch Zivildienst gemacht. Insofern war das eben Quatsch. Aber da wäre schon einiges anders gelaufen, glaube ich. Allein so im täglichen Leben, der tägliche Rhythmus wäre, glaube ich, ein anderer. Mhm. Also und und den vermisse ich eigentlich nicht. Also der kommt manchmal so ein bisschen hoch, dass ich auch so ein bisschen, Heimweh eben habe. Aber ich glaube nicht, dass ich den großartig vermisse. Und ich habe auch nicht vor, jetzt nochmal zurückzuziehen. Also ich glaube schon, dass ich mich hier fest einnässe momentan. Ich bin auch gerade dabei, hier meine eigene Wohnung zu suchen und mich so ein bisschen abzunabeln. Ja, und das glaube ich auch nicht, dass das im Saarland zu früh gekommen wäre. Insofern ist denn früher doch ja nicht so weit weg, sondern ist so eher so ein Übergang. Wieso? Wieso Übergang? Also schon eine Zäsur, aber jetzt für dich selbst, was deine innere Biografie betrifft, nicht so problematisch. Nö, außer, dass man jetzt ich sehe das nicht als problematisch mit einer gewissen Rätselhaftigkeit seine alte Heimat betrachtet. Ja. Ratlosigkeit, ja. Und Frustriertheit auch. Oder um mit Diebken zu sprechen, ich finde das zum Kotzen, was da momentan abläuft. Sagt Diebken das immer? Hat er einmal gesagt, glaube ich. Das ging noch so rund irgendwie. Gut, hat er bei mir geklaut. Okay, Heinz. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ich wünsche dir noch einen netten Abend und eine nette weitere Zeit. Ja, vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen den halbautomatischen Anrufbeantworter featuren. Wenn er hier schon so einen Trailer hinlegt, dann soll der auch gespielt werden. Kuttner, ich habe eine Frage. Wie ist denn die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Die ist ganz einfach. 721 39 47 in Potsdam. Da können sich all die hinwenden, die über die hier besetzten Leitungen jetzt nicht durchkommen. Die sollen einfach 0331 721 39 47 anrufen und können da eine Ansage, einen Spruch zum Thema früher, zum Thema Vergangenheitsvernichtung, zum Thema, was kann man damit überhaupt noch anfangen, machen. Man muss sich da relativ kurz fassen, denn wenn man sich nicht kurz fasst, dann wird enorm zensiert durch den halbautomatischen Anrufbeantworter. Und jetzt würde ich ganz gerne noch eine Musik spielen, die auch heillos naiv ist, großartig, wunderbar. Und der Unterschied zum Oktoberclub ist, dass es nicht der Oktoberclub ist, sondern Juliane Werding. Und dass sie im Oktoberclub nicht so tolle Gitarren hatten. Die Zeit, in der wir leben, fließt so schnell dahin. Sie steckt oft voller Rätsel und Fragen nach dem Sinn. Man hört die Menschen klagen, was ist Schuld daran, dass man heute auf nichts mehr bauen kann. Denn was gestern noch groß und unvergänglich schien, das ist heute nur noch Staub auf unseren Schuhen. Und die alten Ideale, sie sind nichts mehr wert. Und gute Freunde hat die Zeit schon lange Zeit. schau die Welt mit anderen Augen an. Denn aus Freude wird doch Leid, aus Liebe Einsamkeit. Es ist alles eine Frage der Zeit. Doch willst du mit mir den Weg ins Ungewisse gehen, dann sagst doch du vielleicht am Ende, schön war die Zeit. Früher gab es da nur Schlager. Ich habe sie vor kurzem erst wieder entdeckt, Juliane Werding. Eine Platte mit alten Songs, alle einer großartiger wie der andere. Ich sage nur am Tag, als Conny Kramer starb. So, wir telefonieren jetzt hier noch ein bisschen weiter, sind noch knapp 40 Minuten Sprechfunkzeit. Die werden wir mal versuchen, mit dir sprechen, noch zu füllen. Hallo, wer bist denn du? Ja, Tag, schön, hier ist Henrik. Tag, Henrik. Ja. Jetzt hier erst die Standardfragen, weil das ist ja heute doch ein bisschen wichtiger. Wie alt bist du? 26. Und von wo aus rufst du an oder von wo kommst du her? Aus Berlin. Aus Berlin. Kannst du ein bisschen genauer machen? Berlin ist ja so unübersichtlich. Johannisthal. Das klingt ja extrem nach Osten. Ja, ja, das ist auch Osten. Ja? Kann man so sagen. 26. Und dein Frühjahr, wann fängt ihr an? Naja, dazu hätte ich eigentlich erstmal eine Gegenfrage. Ob man das Frühjahr unbedingt mit 89 in Verbindung bringen muss. Nee, muss man ja nicht. Das ist jetzt irgendwie die Frage, wo man selber die Grenze zieht. Für viele ist es ja offensichtlich 89 so eine Zäsur gewesen. Naja, da gibt's mich auch mehrere Frühjahr. Also ich will mal den der davor gesprochen hat aus Saarland. Also ich habe auch so eine ähnliche Kindheit, dass ich halt aus Sachsen komme. Aus Dresden, aus der Ecke dort. Oh, das ist ja dann aber doch ein Riesensprung nach Berlin, ne? Naja, da war Cottbus zwischendurch gewesen. Ah ja, hast dich irgendwie ganz vorsichtig rangetastet. Ja, ja. Und ja, dann schon mal ein bisschen die Sprache gelernt. Naja, so ein großer Unterschied war es nicht gewesen. Von Dresden nach Berlin? Naja, ich hab's nie gemacht, ich hab nie gesechselt. Ah ja, na dann geht's. Dann geht das eigentlich. Ja. Aber, also so, das war so dieser Sprung. Also erst dieser Sprung von Dresden nach Cottbus ist ein Frühjahr und dann der Sprung von Cottbus nach Berlin ist auch wieder ein Frühjahr. Also ist dein Verhältnis so von früher zu heute eher Kleinstadt, Großstadt, Sachsen-Berlin? Sachsen-Brandenburg-Berlin. Kann man so sagen. Ja. Und hast du da so Punkte, wo du denkst, verschenkte Zeit gewesen? Überhaupt nicht. Also was so, das früher betrifft? Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Also so wie meine Biografie verlaufen ist, bin ich eigentlich vollkommen zufrieden damit. Okay, es gab da mal hier und dort ein paar Punkte, wo ich mir sagen würde, wenn es anders gelaufen wäre, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber so wie es jetzt alles entstanden ist, würde ich sagen, ist okay. Also ich bereue da keinen einzigen Tag davon. Wenn du jetzt sagst, 89 war für dich nicht so sehr die Zäsur, sondern eher die Umzüge. Wie und wo hast du da 89 erlebt? Oh, 89 im Bett zu Hause, vorm Fernseher. Ja, ein ganzes Jahr lang, oder was? Nee, nicht ein ganzes Jahr, aber okay. Halt diesen bestimmten Abend. Ah, ja, ja, ja. Und, naja, also ich will es mal mit einem Unfall vergleichen. Ein Fahrradunfall, den ich schon öfters erlebt habe und plötzlich ist er da und man weiß nicht, wie er gekommen ist und dann ist plötzlich alles vorbei. Verstehst du? Ein bisschen mehr als ein Fahrradunfall war der doch, oder? Ja, schon, aber so von der Art und Weise her. Also man sieht das auf sich zukommen, kann es aber nicht mehr verhindern, dann plötzlich liegt man und wenn man dann wieder bei Sinnen ist, ist eigentlich schon wieder alles vorbei. Naja, gut, dann ist so die Explosion vorbei, aber vorher hat man auf dem Rad gesessen und jetzt liegt man auf der Fresse, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Gut, oder meinetwegen steht man und das Rad ist lediert oder ist nicht mal lediert, aber... Naja, ich bin dann wieder aufgestanden, also so dieser Vergleich, möchte ich mal sagen. Ja. und naja, alles, also so 89 war ist auch für mich kein neuer Beginn gewesen oder so, oder kein Anfang oder so. Ja, das ist aber schwer vorstellbar. Also ich meine, ist doch schon ein Unterschied, ob, sagen wir mal, auf dem 100-Markschein Karl Marx drauf ist, oder was ist denn jetzt auf dem 100-Markschein drauf? Oh, keine Ahnung. Ne? Ja, jetzt ist es eigentlich auch real, wa? Ja, irgendwo schon, also weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Du hast ja irgendwie keine Sorgen drum gemacht, oder hast du gesagt, ja, ist eben so, hingeflogen mit dem Fahrrad und jetzt strampeln wir weiter. Ja, so in der Art. Ist halt nun mal passiert und irgendwann wird der nächste Crash kommen. Ja, aber es gibt doch auch so Situationen, wo man seiner Vergangenheit begegnet und, aber das ist dann auch kein Punkt für dich. Also sagen wir, wie vorhin gesagt wurde, die ollen Filme im Fernsehen, so MDR-mäßig, dann sieht man Chris und Frank oder sieht man Leutnant Fuchs oder Leutnant Fuchs. Ja? Also, wir sind da eine große Fangemeinschaft in der WG, also wir lassen keinen Polizeiruf aus. Aha, das ist dann aber eher so ein nostalgisches Verhältnis. Gott, wie war der Whisky damals lustig, als er noch Falkner hieß? Wie soll ich denn sagen? Ja, irgendwo doch Nostalgie. Ist schon. Oder kickst du dir jetzt so distanziert an, wie du dir, weiß ich nicht, im Osten tschechische Lustspiele angeschaut hast? Nee, auf keinen Fall. Also da steht man schon irgendwo dahinter, hinter solchen Polizeiruffilmen. Also dass man sagt, hey, das kennst du doch irgendwo her. Und naja, da kommen halt irgendwo Erinnerungen hoch. Unsere Genossen von der Volkspolizei. So in der Art. Und was kommen da für Erinnerungen hoch? Lustige, würde ich mal sagen. Also im Großen und Ganzen, wenn man nur mit diesem ABV zu tun hatte, war es schon recht lustig gewesen. Und du hattest nur mit dem ABV zu tun? Ja, also ich hatte das Glück gehabt, dass das Leben so in der DDR an mir, in manchen Punkten an mir so vorbeigeht. Und hast offensichtlich auch das Glück, dass das Leben so im neuen Deutschland an manchen Punkten so an dir vorbeigeht? Nee, das will ich auf keinen Fall behaupten, dass es an mir vorbeigeht, aber gibt da bestimmte Dinge, über die aufzuregen sich halt nicht lohnt, manchmal. Sollte man sich nur über Sachen aufregen, über die es sich lohnt, sich aufzuregen? Nee, auch nicht. Aber es kostet halt eben unheimlich viel Kraft, sich über jede Sache. Und die ist im Garten sinnvoller eingesetzt? Nee, Gottes Willen, Garten ist nicht mein Ding. Nee, einfach, es gibt andere Punkte, wo ich mir mehr drüber im Kopf mache, als weiß ich jetzt nicht. Die Erhöhung der BVG-Preise, was vorhin zum Beispiel ein Thema war. Ja. Hendrik. Du warst Hendrik, wa? Hendrik. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Ja, würde jetzt gerne Musik spielen, um die Chance zu haben, mir vorher mal die Nachrichten durchzulesen, die ich jetzt gleich feierlich wieder zelebrieren werde. Mach das. Okay? Tschüssi. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja. Der junge ältere Mann, der jetzt singt, heißt Reinhard Lakomi. Gott, oh Gott, guck mal, bist du ein Idiot. Sag mal, hat die Musik gar nicht eingelegt hier? Das ist aber nicht schön. Dann werde ich sie jetzt mal einlegen. Das wird mir relativ leicht fallen, weil der Arm ist wieder dran. So, jetzt muss man hier. Man sieht ja nicht, wie es hier aussieht, wa? Das ist hier so ein großer CD-Player, der muss aufgemacht werden, der muss zugemacht werden und dann muss so richtig die Nummer eingestellt werden und dann habt ihr die Gelegenheit, ein bisschen Musik zu hören und ich habe die Chance, mir, wie gesagt, das habe ich schon angekündigt, ist jetzt ein bisschen redundant, ich gebe gerne zu, die Nachrichten durchzulesen, um sie nachher umso besser laut vorlesen zu können. Und es ist immer noch, nee, nicht immer noch, sondern jetzt erst recht wieder Reinhard Lakomi. Und ist auch so echt ein Vergangenheitssong. Oder so ein Gegenwartssong. Auf einmal kommen sie daher, so neugeboren und zeitenleer, und wohnten doch im selben Haus, waren Mauerstein desselben Baus. Heut scheißen sie ins alte Nest und nehmen ihm den letzten Rest, Der Weg nach oben ist das wert. Erlaubt ist, was den Mann ernährt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist jetzt Tutti, Titten, Tutti, Titten, Frutti. Alles Stasi außer Mutti. Selber war man nur der Karren. Niemals war man Pferd. So bleibt man ganz unversehrt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist jetzt Tutti, Titten, Tutti, Titten, Frutti. Alles Stasi außer Mutti. Selber war man immer nur der Zukunft zugewandt. Deutschland, einig Vaterland. Sie sind so krumm wie opportun. Sie spiegeln sich in ihren Schuhen. So stehen sie vor der neuen Tür und zeigen ihre alte Kür. Die Klinke greift man tief gebückt, auf Knien wird sie herabgedrückt und auf dem Bauch zur Tür hinein. Tritt ein, bringt Glück herein. Und alles waren nur die anderen und das Leben ist jetzt Tutti, Titten. Alles Stasi außer Mutti. Selber war man nur der Karren. Niemals war man Pferd. So bleibt man ganz unversehrt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist jetzt Tutti, Titten, Tutti, Titten, Frutti. Alles Stasi außer Mutti. Selber war man immer nur der Zukunft zugewandt. Deutschland, einig Vaterland. Und alles waren nur die anderen. Fritz Kurzinfo. Wiederaufnahme. Israel und Syrien wollen wieder direkt miteinander verhandeln. Darüber informierte US-Außenminister Christopher in Damaskus. Der israelisch-syrische Dialog war wegen des Streits um die Golanhöhen festgefahren. Gescheitert. Dem UNO-Sondergesandten Akashi ist es nicht gelungen, die Waffenruhe in Bosnien über den 1. Mai hinaus zu verlängern. Weder Sabenführer Karadzic noch die bosnische Regierung seien auf seine Vorschläge eingegangen, beklagte Akashi. Massendemonstrationen. In mehreren türkischen Städten kam es gestern zu Protesten gegen die Anschläge auf Mitglieder der alevitischen Glaubensgemeinschaft in Istanbul. Seit Sonntag gab es bei Unruhen 23 Tote. Rückzug. Die mexikanische Regierung hat die Armee aus den Dörfern im Konfliktgebiet des südlichen Bundesstaates Chiapas zurückbeordert. Damit soll die Rückkehr der indianischen Bevölkerung erleichtert werden. Sport. Fußball-UEFA-Cup. Bei den Viertelfinal-Rückspielen trennten sich am Abend Juventus-Turin-Eintracht Frankfurt 3:0, Borussia Dortmund-Lazio-Rom 2:0. Das Spiel FC Nantes-Bayern-Leverkusen endete 0:0. Dortmund und Leverkusen sind damit im Halbfinale. Wetter. Zurzeit um -2 Grad, am Tage zunächst sonnig, später Niederschlag um 5 Grad. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. Weil ich mir keine Tante, keine Oma, kein Onkel erzählt oder erlaubt habe. Verstehen Sie das? Ich wollte ausrechtlich da durchgehen. Und die Brücke dort wieder zu. Nein! Mutter mit so einer, von so einer CD, die so eine Zusammenstellung irgendwelcher früherer Aufnahmen ist, die unter dem wundervoll ironisch, zynisch oder tatsächlich naiven Titel "Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen zu haben" ist erschienen bei DEG, die eigene Gesellschaft. Und wir können hier noch weiter telefonieren. Jute, 23 Minuten. Wir müssen alle ein bisschen schneller sprechen jetzt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, jetzt stell ich mich nicht vor und da schneller sprechen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, hier ist der John. Tag, John. Wir sitzen hier gerade und feiern so ein bisschen, dass du wieder da bist, aber ich möchte dir jetzt alles ersparen mit irgendwelchen Glückwünschen oder sonst was. Das ist ja nett. Ich hab eher mal ein paar Fragen an dich, weil sowas heute eigentlich überhaupt nicht. Aha, ja. Und zwar wirklich eine Sache, die mich sehr interessieren und, naja, also mich würde interessieren, was, also, nach deinem Gespräch mit Wiebrecht und so, also, was da eigentlich für Reaktionen kamen, so auch in deinem persönlichen Bereich an kritischen, aber gleichzeitig konstruktiven Reaktionen darauf. Ah, das ist schwer, das so zu referieren. Also ich habe irgendwie massenhaft Post, die ich nach bestem und Gewissen versucht habe zu beantworten. Ich habe so eine Grundstimmung, die fand ich sehr komisch, aber auch sehr verständlich, dass der erste Satz in ganz vielen Briefen war, ach, die ganze Stasi-Scheiße, das interessiert uns alle nicht. Und dann haben die Leute aber eigentlich nachgefragt. Also dann haben sie mir Fragen gestellt und haben sich selber Fragen gestellt und haben sich selber Fragen gestellt, wo ich irgendwie sehr erstaunt war, dass die das sich fragen und dass sie nicht mich fragen. Fand das aber sehr, ja, da komme ich dann, war wirklich eine komische Situation, die Briefe zu lesen, so an so einem Punkt, wo ich irgendwie dann schon sehr, ja, berührt einfach irgendwie war. Nee, dass sie dann teilweise so auf sich selber projiziert haben. Ja, und dann gab es irgendwie massenhaft natürliche Gespräche. Im Resümee kann ich schon sagen, dass ich irgendwie eher also keine Freunde oder gute Bekannten dabei verloren habe. Ja, schon immer so auch herbe Nachfragen, wo ich dann auch ins Schleudern gekommen bin und wo es nicht ganz so leicht war, darauf zu antworten. Aber ich habe versucht, schon irgendwie begreiflich zu machen, dass diese ganze Geschichte für mich einfach stattgefunden hat, dass ich irgendwie damit umgehen kann und dass ich auch, also im Grunde, selbst wenn es jetzt irgendwie auch lauter Scheiße passiert ist, irgendwie, ich würde es auch nicht rückgängig machen wollen. Also erstens kann man das sowieso nicht, das wäre auch irgendwie verloren. Aber ich kann nur sagen, das ist so gelaufen, ich habe es aus bestimmten Motiven herausgemacht, zu denen ich auch irgendwie heute noch stehen kann, von denen ich heute sagen könnte, dass sie naiv oder dämlich oder blind oder weiß ich irgendwas waren. Aber ich habe es gemacht und so lebt man eben. Verstehst du, dass man schon versucht, an einem bestimmten Punkt auch, vielleicht ist es unsinnig, irgendwie konsequent zu sein oder einfach Sachen irgendwie so zu verfolgen. Die haben sich ja irgendwie unterschiedliche Strategien im Osten, aber... Naja, die Sache an sich ist mir schon irgendwie klar. Bloß ich meine, mir ging das so und ich denke, das ging auch einigen anderen Leuten so. Ich meine, als ich das erstmal, naja, als ich das von Bertram damals hörte, dachte ich, naja, ist ja auch hart und so. Aber naja, also solange nicht mit Kuttner ist ja die Welt noch in Ordnung. Und zwei Tage später erzählt mir jemand in der Schule, ah ja, weißt du schon und so. Und dachte ich, oh nein, kann ja nicht sein. Und da habe ich mir sehr interessiert halt die Wiederholung angehört von dem Gespräch, was du da mit Wiebrecht hattest. Und auch mit ein paar Leuten noch durchgehört und so und haben wir drüber geredet. Und mir ging es halt so, also das, naja, du bist halt jemand, der, also einerseits eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, aber gleichzeitig auch jemand, der so mir persönlich schon wichtig war, einfach weil, ich meine, klar, du kannst gut reden, aber ich denke, es steckt auch was dahinter und wenn man dann sowas hört, ist das schon erstmal komisch und dann muss man sich fragen, wie geht man damit um? Und ich halte überhaupt nicht von irgendwelchen Pauschalverurteilungen, aber gleichzeitig natürlich auch nicht von dieser Ecke, das wegzuschieben. Also diese Stasi-Geschichten, davon wollen wir überhaupt nicht mehr hören, ist überhaupt kein Thema heute mehr und so. Mhm. Und ist schon wichtig, denke ich. Da muss ich mal zurückfragen, wie bist du denn damit umgegangen? Naja, also ich. Also du hörst irgendwelche Geschichten, hast vielleicht die Gespräche mit Wiebrecht gehört, ja, liest irgendwas in der Zeitung. Also ich, hast vielleicht eigene Erinnerungen an die DDR, ja, und sprichst mit Leuten, mit deinen Eltern oder mit Freunden darüber? Ja. Na, also ich hatte ihn niemals so auch im Osten niemals jetzt so eine großen Probleme mit der Stasi, also dass ich persönlich jetzt wahnsinnig verfolgt worden wäre oder so. Ich meine, klar, ich meine, Telefon wurde auch abgehört von den Eltern und alles, aber woher wisst ihr denn? Erstmal, weil es ziemlich logisch war, weil ziemlich viele Wessis immer zu Besuch waren und weil ein paar Mal das schon ganz offensichtlich war, eben ein so Knacken am Telefon, und einmal haben sie sich auch ganz direkt am Telefon gemeldet, also Einschüchterungssachen und so. Nee, aber so für mich war das eigentlich keine Sache, wo ich jetzt große Angst hatte oder so, aber so eine latente Drucksache war ja schon da, eigentlich wie bei allen. Und ich meine, als ich das nur von dir hörte, war natürlich auch erstmal die Frage, was steckt dahinter? Also ist ja nur auch ein großer Unterschied, dass man mal mit den Leuten zu tun hatte oder was man da gemacht hat konkret. Deswegen habe ich auch sehr genau zugehört, als du erzählt hast, was da passiert ist und dann, wie viel du dich nicht erinnern kannst. Da würde mich auch wirklich jetzt nochmal interessieren, ich meine, also Akten sind jetzt keine aufgetaucht oder so. Nee, das ist überhaupt ja nicht aufgetaucht. Was ja. Also auch eine blöde, also ich hätte eigentlich lieber gehabt, wenn irgendwelche Akten da gewesen wären, weil so ist... Noch vernichtet worden und... Ja. Ja, so ist man irgendwie in der blöden Situation. Also entweder man war irgendwie totale Null oder man sollte irgendwie, war irgendwie so, so ein Spitzentyp, dass sie mich vielleicht in einem unbeobachteten Moment gegen ein bisschen Kohl austauschen wollten. Ja, das ist schon klar, aber das ist natürlich auch, also was mich auch noch interessiert ist, haben sich daraufhin, dass du dich da geoutet hast, auch noch irgendwelche Leute gemeldet, jetzt von früher, zu denen du jetzt, also mit denen du auch früher zu der Zeit zu tun hattest, und die halt davon nicht wussten und dadurch jetzt auch betroffen waren. Ja, ich habe ja meine Freundin nicht erst seit 2 Jahren, also insofern reichte das schon durchaus auch in die Zeit drin und es ist schwer, das so allgemein darzustellen oder so zusammenzufassen, weil es waren immer sehr unterschiedliche und einzelne Gespräche. Aber da war jetzt auch wirklich niemand, der jetzt radikal sagte, mit dir möchte er nichts mehr zu tun haben oder so, oder zu dem sich die Beziehung jetzt wesentlich verändert. Nee, gab so irgendwie 3-4 Briefe, also jetzt von Leuten, die ich da nicht kannte, die das irgendwie da extrem enttäuscht waren, was ich auch verstehen konnte, und die sich da so artikuliert haben, denen ich aber auch einen Brief geschrieben habe. Aber ansonsten, das Komische ist ja, dass, sagen wir, so eine Diskussion auf so einer ganz abstrakten Ebene ist, die irgendwie relativ leicht zu führen, und dann sagt man Stasi, zack, zack, oder dit und dit, und wenn es dann Leute betrifft, mit denen man wirklich zu tun gehabt hat, und da habe ich irgendwie, also schon, nicht den, im Vorteil ist irgendwie das falsche Wort, die haben mich einfach auch erlebt. Also wenn jetzt irgendwie jemand, wenn die wissen, die Gespräche, sagen wir mal, bis 82 gingen, dann habe ich angefangen zu studieren, und dann kommen Leute, mit denen ich damals zusammen studiert haben, und die sagen, dass sie jetzt da erstmal scheiße finden, aber also sie kennen mich dann einfach aus der Situation im Studium, und wo ich schon eigentlich immer jemand war, der irgendwie sein Zeug gesagt hat. So. Die hatten auch nicht das Gefühl, dass du sie in irgendeiner Art und Weise, dass du ihnen da irgendwas Negatives... Nee, konnte ich ihnen euren Zug versichern. Und teilweise selbst auch Leute, die haben irgendwie selber ihre Akten da eingesehen, oder also da war ja dann unten drin, also was jetzt irgendwie hätte von mir sein. Ich war ja auch nicht in der Situation, dass ich jetzt irgendwie über Leute hätte da reden sollen. Also, nee, das ist schon klar. Nee, aber und von deinen Kollegen, also speziell, also gerade das Gespräch, das mit Volker Wiebrecht war, fand ich sehr interessant, weil soweit ich das vorher mitbekommen habe, wart ihr ja nur ganz gute Kumpels oder so. Zumindest hatte ich den Eindruck. Und deswegen fand ich es auch gerade ganz spannend, wie er einerseits als Wessi und andererseits als jemand, der sich, denke ich, schon ganz gut mit dir verstand, wie er das Gespräch mit dir geführt hat. Und aber ich meine, wie hat sich da jetzt irgendwas verändert, oder so im Verhältnis zu deinen Kollegen und Kolleginnen? Ich habe nicht das Gefühl, grundsätzlich, also schon irgendwie grundsätzlich, aber nicht so, dass es jetzt da irgendwo umgekippt wäre. Also die eigentümliche Erfahrung war eher, dass jetzt, sagen wir, zu einigen Kollegen das Verhältnis auf immer viel intensiver geworden ist. Also dass es an so einem Punkt, wie auch im Gespräch mit Wiebrecht da irgendwie passiert ist, ich glaube, er war ziemlich fertig, ich war ziemlich fertig, wieder auf immer irgendwie so eine Intensität und irgendwie Nähe stattgefunden hat, die nicht entsteht, wenn man sich seine irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Freundinnen oder den schönsten Urlaub oder irgend sowas erzählt, wo man... Nee, aber das war so eine komische Erfahrung, verstehst du, wo so eine Art Außendruck da steht, oder wo man auf immer gezwungen ist, ob man jetzt will oder nicht, aber man ist in der Situation und jetzt muss man mal irgendwie über die Substanz reden. Das Komische ist, wann ist man denn wirklich in Situationen, wo man wirklich die Chance hat, über Sachen zu reden, die einen wirklich irgendwie ganz tief berühren oder vielleicht gar nicht berühren, aber die ganz irgendwie substanziell mit einem selber zu tun haben, weißt du? Von dem Zusammenhang habe ich auch noch eine eher persönliche Frage. Weil du in dem Gespräch sagtest, und was mir dann wirklich auch nochmal aufgefallen ist, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast, über Gefühle zu reden und Gefühle auszudrücken. Speziell als es auch darum ging, also wie du dich, ob du jetzt irgendwelche Schuldgefühle hast oder sonst wie. Und da bin ich ins Überlegen gekommen und habe gedacht, ja stimmt, also so sehr du seine Sendung magst, er redet eigentlich nie über Gefühle und ist immer völlig cool. Und auf jeden Fall kommt er häufig so rüber. Also ich will mich jetzt nicht selber analysieren. Ich denke, also man kann, wenn man sich mit mir unterhält oder zuhört, kann schon bestimmte Geschichten mitkriegen. Aber es gibt, glaube ich, da irgendwie unterschiedliche Art und Weisen des Umgangs, wie man so mit Gefühlen handelt. Also es gibt irgendwie Sachen, wo die Leute dann zack ihre, und da bin ich dann eher der seelische Mülleimer, in den die Leute ihr Zeug drinwerfen. Also so richtig so warm runter erzählen, Sachen, die ich irgendwie in 5 Jahren nicht über die Lippen kriegen würde. Aber ich glaube, Leute, die genauer zuhören, und die, das war auch so eine komische Erfahrung in den Briefen, festgestellt, dass es irgendwie doch eine ganze Masse von Leuten gibt, die relativ genau zuhören und die viele Sachen gehört haben, die ich nicht explizit formuliert habe, aber die vielleicht doch so zu hören waren. Ich wollte ja nun auch nicht sagen. Nee, ich wollte ja jetzt bloß erklären, also mein Selbstbild. Aber so insgesamt bist du ja, würde ich denken, doch eher erstmal ein rationaler Mensch. Und auch speziell so Diskussionen über irgendwelche Themen führst du ja erstmal doch auf einer rationalen Ebene. Da kommen natürlich auch manchmal. Ja, aber an anderen Punkten, das hört man vielleicht in der Musik, bin ich natürlich auch extrem kitschanfällig und das hat schon mit einer gewissen Emotionalität zu tun. Also gerade die Musik, die du spielst, mag ich gerne auch sehr. Aber auch speziell bei dieser Debatte, also was hast du damals gemacht, wie stehst du heute dazu? Und nee, wisst ihr, was diese Debatte betrifft, da kann ich immer nur sagen, irgendwie da, also es klingt jetzt vielleicht vermessen, aber es kotzt mich an, diese Schulddiskussion, dass es immer irgendwie, wissen wir was, ein beichtstuhlmäßig, moralisch schuldhaft diskutiert wird, dass nie jemand irgendwie fragt nach Biografie, nach geschichtlichen Zusammenhängen, nach Politik, nach politischen Konzepten, nach Verhalten, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, wie man Alternativen auscheckt oder wahrnimmt oder verweigert oder wie man sich opportunistisch oder irgendwas verhält, sondern es immer von einem moralischen Ende her diskutiert wird. Nee, verstehst du? Das meinte ich nicht. Und ich denke, man kann hinkommen zu so einer Moral, zu irgendwann zur Schuldfrage und zu einer moralischen Diskussion. Aber das kann nicht der Ausgangspunkt sein, das kann nur der Endpunkt sein. Ja, natürlich, aber das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt wirklich keine Fragen nach Schuldgefühlen. Ich meine, die tauchen natürlich da auf, also so eine Fragen, aber das meinte ich nicht. Ich meinte einfach, wenn du so eine Sachen erzählst oder wenn du drüber nachdenkst über so eine Vergangenheit, ist für mich einfach die Frage, ob du das heute aus dem Abstand einfach nur als Fakt siehst, du hast das und das gemacht oder erinnerst dich an das und das, und ich meine, hast du dabei irgendwelche Gefühle oder hast du dabei nicht irgendwelche Gefühle? Die Frage ist jetzt nicht, ob das Schuldgefühle sind, sondern einfach, ob du dabei überhaupt Gefühle hast oder nicht. Also weil das in der Diskussion halt nicht so eindeutig rüberkam. Beziehungsweise ja, die Antwort. Ja, du hast ja da irgendwie gesagt, naja, ich bin halt ein Mensch, der nicht so über Gefühle reden kann oder möchte, und da habe ich mich natürlich gefragt. Also möchte er nun nicht über Gefühle reden oder sind wenn er über so eine Themen redet oder nachdenkt, überhaupt keine Gefühle da? Also, ich glaube schon, dass ich bin ja nicht irgendwie so ein Kopfzombie, ja. Das sind schon irgendwie eine Menge an Gefühlen. Also sind auch Gefühle da, aber also so ein Punkt bei mir ist, dass ich irgendwie immer extreme Distanz habe zu so einer Gefühligkeit, weißt du, wo die Leute dann im ruckzuck schaltermäßig den Kopf ausschalten und sich dann in so eine Gefühlsduseligkeit irgendwie rinbegeben. Ja, das und ist natürlich ich denke, ich denke auch, dass es ja nicht unbedingt so ein Gegensatz ist zwischen Denken und Gefühlen, sondern dass irgendwie, um gut denken zu können, das funktioniert nur, wenn irgendwie Gefühl darunter ist, verstehst du? Und sag mal, um ernsthaft oder ernstzunehmend oder also dass es für Gefühle auch so was gibt wie Klarheit und Präzision und Zusammenhang. Ja, manchmal aber auch nicht. Aber das ist zusammen. Ja, es gibt so katastrophale Situationen. Also es gibt irgendwie den schweren Liebeskummer, da spielt irgendwie, ist der Kopf irgendwie wie weggeblasen und dann schwimmt man wirklich nur noch in so einer Gefühlsbrühe rum und fühlt sich in der Regel nicht allzu wohl. Aber die anderen Gefühle, die haben, glaube ich, schon, die hängen sehr eng mit dem Kopf zusammen. Durchaus. Also das wäre auch immer ein Anspruch, den ich hätte an auch an Gefühle anderer Leute. Und hat sich jetzt also auch gefühlsmäßig in Anbetracht deiner Sendung jetzt für dich irgendwas geändert? Ich meine, du machst deine Sendung jetzt wieder und am Anfang klangst du halt ein bisschen anders und auch halt der Werbespot für deine Sendung war ja auch ein bisschen stotternd und. Ach, der war ein bisschen überinterpretiert. Ja, also wenn ich was kann, dann ist es stottern, ne? Ja, aber im Gefühl für die Sendung, die du jetzt hast, hat sich für dich jetzt irgendwas geändert? Also auch in der Perspektive für die Sendung oder für die Art und Weise, wie Hörer und Hörerinnen mit dir umgehen und wie du mit den Ja, in gewisser Weise ist es natürlich einfach auch ein Schritt nach vorne gewesen und also viel mehr ist jetzt an mir nicht zu outen, viel ist da nicht hochzuholen. Also der Rest ist wirklich irgendwie hundertprozentig privat. Ja, ist schon klar. Ja, nee, aber ich meine, verstehst du, also das ist irgendwie, von daher bin ich natürlich an einem bestimmten Punkt einfach lockerer oder souveräner, also mir gegenüber. Und was eher so eine ganz wichtige Erfahrung war, waren wirklich irgendwie die Gespräche in der letzten Zeit und wirklich diese Masse von Briefen und diese wirklich extrem ernsthaften, nachdenklichen, also so eine... Da waren irgendwie wirklich 10 Seitenbriefe dabei, die dann endeten. So einen langen Brief habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben. Und wenn du sowas liest und dann an den Satz ankommst, dann kommst du doch schon ins Grübeln. Von daher bin ich natürlich auch neugierig oder irgendwie beobachtender oder irgendwie aufmerksamer jetzt in die Sendung reingegangen, was so die Anrufer betrifft oder die Hörer betrifft. Verstehst du, die Briefe sind jetzt auch in den Stimmen der Anrufer irgendwie drin. Ja. Obwohl ich meine, ist auch ein Grund, warum ich, eigentlich wollte ich heute nicht anrufen, aber ist auch ein Grund, warum ich angerufen habe, weil ich meine, ich finde es schon gut, dass du so ein Thema heute gemacht hast und wie du es am Anfang erklärt hast, fand ich auch irgendwie logisch, also dass du keinen Bock hast, jetzt hier eine Buße-Sendung zu machen, sondern aber schon irgendwas zu dem Thema machen willst und darum halt Thema früher, aber dass eben von den Hörern im Prinzip kaum irgendwie kritische Fragen kamen, beziehungsweise naja, das Gefühl hatte halt, ist ein Sprechfunk wie jeder andere auch. Das ist bloß, dass es halt mal um Vergangenheit geht. Und deswegen wollte ich eigentlich schon noch ein paar Fragen stellen, also die mich speziell zu der Geschichte jetzt auch nochmal interessiert haben. Ja, das ist auch völlig okay. Und ich finde es doch sehr schön, dass du jetzt quasi noch im Grunde direkt zum Schluss der Sendung da jetzt drin gekommen bist und dass du noch die Fragen gestellt hast. Bloß das ist so eine Sendung wie diese hier, also so ein Talkradio, das hat man eben nicht zu 100% in der Hand. Das ist auch gut so. Also wenn ich irgendwie, ich habe auch überlegt, wenn ich die erste Sendung mache, wie machst du die? Baust du irgendeine Sendung? Bereitest du irgendwas vor? Nimmst du Texte und Musiken und setzt es so hin und machst es da als Statement? Das hätte man machen können, aber das hätte nicht gestimmt. Also insofern habe ich gesagt, wir machen die Leitung auf. Wir nehmen ein Thema, was genau damit zu tun hat, worum es geht, was in der letzten Zeit passiert ist. Und dann sollen einfach, die Anrufer haben dann die Chance, gewissermaßen auch, wie in jeder anderen Sendung auch, über die Sachen zu reden, über die sie auch reden wollen, verstehst du? Und wenn du sagst, du willst mich jetzt fragen, dann hast du gefragt und dann habe ich versucht zu antworten. Und wenn andere Leute da nicht fragen wollten, hier gibt hier keine so eine, was ich sehr schön finde bei dieser Sendung, da sitzt ja keiner draußen, der die Anrufe annimmt und fragt, was willst du sagen, was willst du nicht sagen und dann die nicht passen, rausschmeißt und die anderen drinnen lässt. Sondern wer anruft, der ist drinnen und wer durchkommt, der hat Glück gehabt oder weiß ich irgendwas. Mhm. Ist irgendwie so ein Zufallsprinzip und ist da vielleicht auch repräsentativ. Und wenn der Erste angefangen hätte mit Fragen, dann wäre vielleicht eine Frage 3 Fragestunden geworden. Jetzt bist du der Letzte, der hier angefangen hat zu fragen, ist aber auch okay. Na gut, wollen wir mal dem halbautomatischen Anrufbeantworter noch eine Chance geben und vielleicht im letzten. Ich weiß ja nicht, ob der schon fertig ist überhaupt, der halbautomatische Anrufbeantworter. Ach, ich glaube. Ich finde es schon gut, dass wir uns heute nochmal gesprochen haben. Also, weil mich die Fragen schon sehr interessiert hätten und ich weiß nicht, ein paar Sendungen später irgendwie hätte ich es auch doof gefunden, jetzt nochmal das Thema und so und hätte ich sicher eher nicht gefragt. Ja. Ja. Ach, ich finde es auch aus dramaturgischen Gründen ganz gut, dass du jetzt nur angerufen hast. Dadurch, ist mir auch schon wichtig, dass weil ich mich auch nicht drum rummogeln wollte, so im Blick. Okay, dann stoße ich nochmal mit dir an. Ist das okay? Ist okay. Ja, mit dir und mit Colin, der jetzt neben mir sitzt. Ja. Einfach weil es eine kleine Kuttner ist wieder da, Feier und da geht es mal, ja? Mensch, jetzt soll irgendwas die Welt wieder in Ordnung oder was? Nee, bing. Okay, tschüss. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? So, dann denke ich, jetzt ist der halbautomatische Anrufbeantworter fertig, dann hören wir uns den jetzt einfach an. Deutsche Soldaten, wir bringen jetzt eine Original-Tonaufnahme. Das heißt, das, was man sonst live sagt, wird da quasi nochmal redaktionell bearbeitet von einem ausgesprochen professionellen Kollegen. Telefon. Oi, oi, oi. Das war ja eine große Ansage. Wir würden es ja reichen. Ich fände es ja. Nee. Also eigentlich stelle ich mir das so vor. Das Telefon. Hi Martin. Und wie findest du die erste Sendung? Don't give me your problems! Wenn man das Gerät anrufen will, dann wählt man 721-3947. Nur noch hinzuzufügen ist, dass die Vorwahl für Potsdam 0331 ist. Vielen Dank, schönen Abend noch, ciao. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Das war der halbautomatische Anrufbeantworter. Irgendwo zwischen kryptisch und einem durchaus nicht zu konstatierenden Mangel an Selbstlob am Anfang. Die Sendung ist damit zu Ende. War die erste Sendung nach einer längeren Pause. Jetzt geht's regelmäßig weiter. Am nächsten Dienstag kommt der nächste Sprechfunk. Und für alle, die jetzt noch zuhören, die Quote oder die Zuhörerschaft, das fällt ja nach hinten runter, werden ja dann zum Schluss immer weniger. Aber ich denke, man kann auch in der nächsten Sendung noch Fragen stellen. Das soll jetzt nicht unbedingt die letzte gewesen sein. Ansonsten wird's dann irgendwie wieder einen Sprechfunk. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie der nächste wieder aussieht. Irgendwie wird er aussehen. Ich verabschiede mich. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's was gebracht. Und dann hören wir uns jetzt nochmal den wunderbaren Franz Schubert an, wie er ja immer den Ausklang dieser Sendung macht und mit seinem großartigen Anfang, an dem mir immer so gelegen ist. Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Schöne Nacht noch mit dem Night Flight danach. Schatten als mein Gefährt.